Dieses Buch wird präsentiert von Psychologie für alle. Wir helfen dabei, das Leben zu verbessern. Einleitung. Das menschliche Gehirn ist eines der erstaunlichsten und am wenigsten verstandenen Organe des menschlichen Körpers. Trotz seiner zentralen Rolle für Erfolg und Wohlstand in allen Lebensbereichen nutzen die meisten Menschen nur einen Bruchteil seiner Fähigkeiten. Erkenntnisse aus der Neurophysiologie deuten darauf hin, dass viele von uns im Laufe ihres Lebens nur 10% ihrer geistigen Ressourcen nutzen. Während wir leben, essen, schlafen und unserer täglichen Arbeit nachgehen, sind höchstens 10% unserer Gehirnzellen ständig aktiv, bei manchen Menschen sogar nur 3-5%. Was passiert mit den restlichen 90-95%? Sie bleiben inaktiv und verkümmern mit der Zeit. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Menschen, denen es gelingt, mehr Gehirnzellen zu aktivieren, sind oft besonders leistungsfähig. Man stelle sich vor, jemand nutzt 50% seiner Gehirnkapazität. Solche Menschen werden oft Genies genannt. Aber schon 15% machen einen Unterschied. Ein aktives Gehirn für ein langes und aktives Leben. Die Biografien berühmter Menschen, die ein hohes Alter erreichten, sind der beste Beweis dafür. Leo Tolstoi, Goethe, Edison wurden 82 Jahre alt, Kant und Platon 81, Newton 84, Pythagoras 76, Galileo 79, Seneca 70. Und das, obwohl die durchschnittliche Lebenserwartung zu Zeiten von Seneca oder Pythagoras nicht mehr als 30 Jahre betrug und zu Kants Zeiten Menschen mit 40 Jahren als langlebig galten. Einige der größten Geister unserer Geschichte überwanden körperliche Herausforderungen dank ihrer mentalen Stärke und Ausdauer. Nehmen Sie beispielsweise Seneca. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme und der politischen Verfolgung, der er ausgesetzt war, hinterließ er dank seiner geistigen Disziplin und seinem Sinn für Humor ein bedeutendes Vermächtnis. Immanuel Kant, ursprünglich von schwächlicher Gesundheit, transformierte bis zu seinem 40. Lebensjahr zu einem robusten Mann. Durch seine gesunde Lebensweise und kontinuierliche geistige Aktivität behauptete er: „Ich habe meine Gesundheit mit meinen eigenen Händen gemacht." Louis Pasteur überwand nach einer Hirnblutung im Alter von 40 Jahren seine körperlichen Herausforderungen. Durch das Studium des Gehirns erholte er sich und trug mit bahnbrechenden medizinischen Entdeckungen zur Vorbeugung von Krankheiten wie Tollwut bei. Wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen, dass ein ständig funktionierendes Gehirn die Aktivität aller Organe und Körpersysteme stimuliert und das Risiko vieler altersbedingter Krankheiten verringert. Die Höhe des IQ wird als einer der wichtigsten Faktoren für die Langlebigkeit bestätigt. Die meisten Wissenschaftler sind sich darin einig, dass eine intensive Arbeit des Gehirns die Immunität deutlich erhöhen kann. Auch wenn im Laufe der Jahre einige kognitive Funktionen des Gehirns leicht verloren gehen und sich das Lerntempo verlangsamt, wird dies durch reiche Lebenserfahrung und größere analytische Tiefe ausgeglichen. Intensive geistige Arbeit hilft auch sehr alten Menschen, neue neuronale Verbindungen zu knüpfen. So zeigte eine Längsschnittstudie des National Institute on Aging, NIA, in den USA an katholischen Nonnen, dass ein aktives geistiges Leben die Gehirnfunktion trotz körperlicher Degeneration erhalten kann. Viele dieser Nonnen zeigten trotz körperlicher Anzeichen von Alzheimer keine kognitiven Symptome, da sie ständig neue neuronale Verbindungen knüpften. Darüber hinaus beeinflusst die Hirnaktivität viele andere Bereiche unseres Lebens. IQ in der ChatGPT-Ära. Hohe Intelligenz und Kreativität hilft uns, neue Lösungen zu suchen und Führungspositionen zu erreichen, während Konzentrationsfähigkeit unsere Produktivität steigert. Die Fähigkeit, flexibel zu denken, hilft uns, verschiedene Szenarien vorauszusehen, was nicht nur zu beruflichem Aufstieg, sondern auch zu wissenschaftlichen Durchbrüchen und wichtigen Entdeckungen führt. Und natürlich ist diese Eigenschaft auch im persönlichen Leben unverzichtbar. Eine weitere Frage, die viele Menschen derzeit beschäftigt: Wo bleibt der menschliche Geist im Zeitalter von Hightech und künstlicher Intelligenz? Wie wird sich die Einführung von KI in allen Bereichen auf unsere Karrieren und unser Leben auswirken? Und was müssen wir tun, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben? Die Antwort lautet: entwickeln und trainieren sie ihre Intelligenz. Das ist jetzt wichtiger denn je. Und hier sind einige Gründe dafür. Neuronale Netze und Suchmaschinen bieten uns eine riesige Menge an Informationen zu jedem Thema und können diese auch analysieren und zusammenfassen. Das Problem ist aber, dass diese Informationen ungeprüft und verfälscht sind und die daraus gezogenen Schlüsse auch Fehler enthalten können. Ganz zu schweigen von den vielen Fake News, der Werbung und der Manipulation der öffentlichen Meinung. Die einzige Möglichkeit, diese Täuschungen zu durchschauen, besteht darin, analytische Fähigkeiten und kritisches Denken zu entwickeln, also die Fähigkeit, Fakten zu überprüfen, verschiedene Quellen zu vergleichen und logische Fehler zu erkennen. Hinzu kommt, dass sich die Technologie sehr dynamisch entwickelt. Heutzutage müssen die Menschen häufig den Beruf wechseln und oft ihre Karriere und ihr Leben völlig neu ausrichten. Die Entwicklung von flexiblem Denken und Kreativität wird ihnen helfen, sich an dieses rasante Leben anzupassen, neue Lösungen zu finden und neue Fähigkeiten zu erlernen. Und ja, KI hat weder Kreativität noch Emotionen. Jede Lösung, die sie vorschlägt, wurde schon einmal von einem Menschen vorgeschlagen. Wenn man Kreativität entwickelt, die Fähigkeit, beide Gehirnhälften bei der Arbeit zu kombinieren, nicht standardisierte Ideen anzubieten, wird man der künstlichen Intelligenz immer einen Schritt voraus sein. Abschließend noch ein Wort zu Konzentration und Gedächtnis. Um der heutigen Informationsflut und Ablenkung standhalten zu können, um im Chaos das zu finden, was man braucht und was einem nicht von außen aufgezwungen wird, brauchen wir eine noch stärkere Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit auf das zu richten, was für uns persönlich interessant und wichtig ist. Entwickeln wir also unsere Intelligenz. In diesem Hörbuch entdecken Sie, wie man sein Gehirn fit hält. Sei es beim logischen Denken oder beim kreativen Ideenspinnen. Wir erklären auch, wie alltägliche Gewohnheiten Ihr Denkvermögen beeinflussen können. Außerdem bekommen Sie praktische Übungen an die Hand, die leicht in den täglichen Trott passen. Unser Wunsch ist es, dass Sie Ihrem Gehirn genauso viel Pflege und Training geben wie Ihrem Körper. Kapitel 1: Wie das Gehirn funktioniert. Großrechner in uns. Die Wunderwelt unseres Gehirns. Das Gehirn ist zweifellos unser bemerkenswertestes Organ und steht im Zentrum dessen, was uns als Menschen ausmacht. Es beherbergt über 100 Milliarden Nervenzellen und obwohl es nur etwa 2% unseres Körpergewichts ausmacht, verbraucht es beeindruckende 20% unserer Gesamtenergie. Diese enorme Masse von Nervenzellen zieht sich durch das Rückenmark und verbindet so unser Gehirn mit dem gesamten Körper. Dieses Netzwerk, bestehend aus Gehirn und Rückenmark, ist als unser zentrales Nervensystem, ZNS, bekannt. Dieses mächtige Organ nimmt ständig eine Vielzahl von Sinnesinformationen auf und steuert unser Handeln. Es ist ein Ort, an dem unzählige Gefühle und Erinnerungen gespeichert sind, ein Speicherplatz, der scheinbar nie voll wird. Trotz seiner beeindruckenden Fähigkeiten und seiner unvergleichlichen Komplexität verstehen wir nur einen Bruchteil seiner Funktionsweise. Betrachten Sie zum Beispiel den einfachen Prozess des Hörens dieses Textes. Was oberflächlich einfach erscheint, ist tatsächlich ein Wunderwerk der Verarbeitung. Einzelne Töne werden zu Wörtern und diese formen Sätze mit Bedeutung und Kontext. Das Gehörte wird nicht nur verstanden, sondern auch bewertet. Wichtige Informationen bleiben im Gedächtnis, während unwichtige Details oft übersehen oder schnell vergessen werden. Auf ähnliche Weise interpretiert unser Gehirn ständig andere Sinnesinformationen und ruft dabei eine Palette von Emotionen wie Freude, Angst oder Abscheu hervor. Sie beeinflussen unsere Wahrnehmung und regen unsere Neugier an. Letztendlich entscheidet unser Gehirn, wie wir auf Informationen reagieren und ob wir aufmerksam zuhören oder uns ablenken lassen. Die wichtigsten Teile des Gehirns und ihre Funktionen. Dreigeteilter Aufbau des Gehirns. Das Gehirn lässt sich grob in drei Hauptteile gliedern. Hirnstamm. Er verbindet das Gehirn mit dem Rückenmark und ist verantwortlich für lebenserhaltende Grundfunktionen wie Atmung und Herzschlag sowie für Schutzreflexe wie Husten und Tränenfluss. Zwischenhirn. Es gilt als Tor zum Bewusstsein. Hier werden Sinneseindrücke vorgefiltert, um das Großhirn vor Reizüberflutung zu schützen. Es entscheidet, welche Informationen an das Großhirn weitergeleitet werden und somit unser Bewusstsein erreichen. Der Hypothalamus im Zwischenhirn hat direkten Einfluss auf vegetative und hormonelle Prozesse. Außerdem befinden sich im Zwischenhirn weitere wichtige Hormondrüsen wie die Hypophyse und die Zirbeldrüse. Durch seine zentrale Lage und Funktion sorgt das Zwischenhirn dafür, dass unser Körper in einem stabilen Zustand bleibt und wir bewusst auf relevante Informationen aus unserer Umwelt reagieren können. Großhirn, Cerebrum. Es ist der größte und oberste Teil des menschlichen Gehirns und besteht aus zwei Hemisphären, die durch den Balken Corpus Callosum miteinander verbunden sind. Das Großhirn ist der evolutionär jüngste Teil des Gehirns bei den Wirbeltieren. Es vergrößerte sich im Laufe der Evolution vor allem bei den Primaten, insbesondere beim Menschen, stark. Dies ermöglichte die Entwicklung höherer kognitiver Funktionen, den Gebrauch von Werkzeugen, komplexe soziale Interaktionen und die Bildung von Kultur. Es ist verantwortlich für Gedächtnis, Denken, Gefühle, Sprache und die meisten sensorischen, motorischen und kognitiven Funktionen. Das Großhirn steht somit für die höheren geistigen Fähigkeiten des Menschen, die es uns ermöglichen, unsere Umwelt bewusst zu erleben und mit ihr zu interagieren. Daneben gibt es noch das Kleinhirn, Cerebellum. Es liegt unterhalb des Großhirns und ist vor allem für die Koordination von Bewegungen und den Gleichgewichtssinn zuständig. Regionen von besonderem Interesse: Präfrontaler Kortex. Dieser liegt direkt hinter Ihrer Stirn. Wenn Sie Ihre Stirn berühren, sind Sie dem Zentrum Ihres Willens sehr nahe. Der präfrontale Kortex ist an der Entscheidungsfindung, der Impulskontrolle und der Handlungsplanung beteiligt. Broca-Areal oder Wernicke-Areal. Beide liegen im Großhirn und sind für die Sprache zuständig. Wenn Sie sich an die Schläfe fassen, befinden Sie sich in der Nähe des Wernicke-Areals, das das Sprachverständnis steuert. Etwas weiter vorne, näher an der Stirn, befindet sich das Broca-Areal, das die Sprachproduktion steuert. Basalganglien. Diese tief im Gehirn liegenden Strukturen spielen eine wichtige Rolle bei der Steuerung gewohnheitsgemäßer und automatischer Handlungen. Sie können sie sich wie einen Autopiloten vorstellen, der sich einschaltet, sobald die Handlung zur Gewohnheit wird. Links denken, rechts fühlen. Das Großhirn ist doppelt angelegt. Beide Hälften sind mit einem Strang verbunden, über den Sie Informationen austauschen können. Jede ist für unterschiedliche geistige Funktionen zuständig. Doch erst die Verknüpfung der beiden Gehirnhälften macht das Gehirn extrem leistungsfähig. So erfassen wir zum Beispiel mit der linken Gehirnhälfte die Bedeutung eines Satzes, während die rechte Gehirnhälfte uns die Gefühle vermittelt, die wir damit verbinden. Die linke Gehirnhälfte ist im Allgemeinen für logisches Denken, analytische Fähigkeiten, das Erkennen von Gesetzmäßigkeiten und lineares Denken zuständig. Sie verarbeitet Informationen sequenziell, was sie ideal für Aufgaben wie Sprachverarbeitung, Mathematik und wissenschaftliche Analysen macht. Bei den meisten Rechtshändern ist die linke Gehirnhälfte für die Sprachzentren zuständig. Die rechte Gehirnhälfte ist typischerweise für kreative und intuitive Prozesse zuständig. Sie verarbeitet Informationen ganzheitlich und ist besonders gut in der Mustererkennung. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei der Wahrnehmung von Kunst, Musik und räumlichen Aufgaben. Auch Emotionen und Gesichtserkennung sind in dieser Hemisphäre stärker verankert. Bildhaftes Vorstellungsvermögen, Neugier, Risikobereitschaft und ganzheitliches Denken gehören ebenfalls zu Ihren Kompetenzen. Es ist wichtig zu betonen, dass keine Gehirnhälfte überlegen ist oder unabhängig von der anderen funktioniert. Beide Hemisphären arbeiten ständig zusammen und ergänzen sich bei den meisten Tätigkeiten. Neuroplastizität, die Anpassungsfähigkeit des Gehirns. Wie Erfahrung und Bildung das Gehirn formen. Die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten des Menschen sind bis zu einem gewissen Grad angeboren und genetisch bedingt. Interessanterweise gibt es signifikante Unterschiede in der Struktur und Funktion des Gehirns von Menschen, je nach ihren kognitiven und emotionalen Fähigkeiten. betrachten wir einige Beispiele. In einigen Studien wurde eine positive Korrelation zwischen dem Gesamthirnvolumen und der Intelligenz gefunden, auch wenn diese Korrelation moderat erscheint. Personen mit einem höheren IQ konnten eine effizientere Vernetzung zwischen verschiedenen Hirnregionen aufweisen. Bei Personen mit einem höheren IQ wurde eine größere Dichte oder ein größeres Volumen der grauen Substanz, insbesondere im präfrontalen Kortex, festgestellt. Bei sprachlich besonders begabten Menschen können die Broca- und Wernicke-Areale, die für die Sprachproduktion und das Sprachverständnis entscheidend sind, eine erhöhte Aktivität oder Dichte aufweisen. Eine stärkere Vernetzung zwischen den Sprachzentren und anderen Hirnarealen kann auch zu verbesserten sprachlichen Fähigkeiten führen. Bei Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz könnte die Verbindung zwischen der Amygdala und dem präfrontalen Kortex, die für die Verarbeitung von Emotionen entscheidend ist, stärker sein. Bei Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz könnte die Verbindung zwischen der Amygdala und dem präfrontalen Kortex, die für die Verarbeitung von Emotionen entscheidend ist, stärker sein. Bei Personen mit hoher emotionaler Intelligenz könnte die Insula, die für Gefühle und Emotionen zuständig ist, aktiver sein. Es ist wichtig zu betonen, dass sich das Gehirn im Laufe des Lebens ständig verändert. Erfahrungen und Einflüsse im Laufe des Lebens, einschließlich Erziehung, Sozialisation und gezieltes Gehirntraining, spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung unserer Fähigkeiten. Sie prägen und formen die Struktur und Funktion unseres Gehirns. Die beeindruckende Fähigkeit des Gehirns, neue neuronale Verbindungen zu knüpfen, wird als Neuroplastizität bezeichnet. Genau diese Eigenschaft ermöglicht es dem Gehirn, sich in einer Weise zu verändern, die wir durch unser Handeln beeinflussen können. Dank der Neuroplastizität können wir unsere Intelligenz, unsere Kreativität und unser Gedächtnis entwickeln. Die Veränderungen setzen sich in jedem Alter fort. Neuroplastizität beschreibt also die beeindruckende Fähigkeit unseres Gehirns, sich ständig zu verändern und anzupassen. Dabei geht es um mehr als die bloße Vernetzung von Nervenzellen. Unser Gehirn kann im Laufe des Lebens sowohl seine Struktur als auch seine Funktionen verändern. Denken Sie an kleine Kinder. Sie sind wie Schwämme, die alles aufsaugen. Das liegt an ihrer enormen Neuroplastizität. In dieser Phase ist das Gehirn unglaublich flexibel und passt sich schnell an, indem es neue Verbindungen knüpft oder nicht mehr benötigte Verbindungen abbaut. Diese intensiven Veränderungen betreffen große Teile des kindlichen Gehirns, wodurch es in seiner Funktion immer präziser wird. Diese hohe Plastizität bleibt bis zum Alter von etwa 8 Jahren besonders ausgeprägt. Und jetzt kommt der Clou. Die Veränderungen hören nicht einfach in der Kindheit auf. Nein, unser Gehirn bleibt ein Leben lang in Bewegung. Es produziert ständig neue Nervenzellen und bildet immer wieder neue Verbindungen. Überrascht? Früher dachten viele Menschen, das Gehirn sei irgendwann fertig und verändere sich nicht mehr. Doch die moderne Forschung zeigt uns ein anderes Bild. Ein besonderes Phänomen ist die Neurogenese. Ja, auch im Erwachsenenalter können in bestimmten Hirnregionen, wie zum Beispiel im Hippocampus, neue Nervenzellen entstehen. Dann gibt es da noch die Synaptogenese, die Bildung neuer neuronaler Verbindungen. Dieser Prozess hilft uns bei der Anpassung an eine sich ständig verändernde Umwelt und ist für das Lernen und das Gedächtnis unerlässlich. Natürlich kann die Plastizität des Gehirns mit zunehmendem Alter etwas nachlassen. Das heißt aber nicht, dass wir als Erwachsene nicht mehr lernen können. Es gibt sicherlich kritische Phasen, in denen bestimmte Fähigkeiten leichter erlernt werden können. Beispielsweise sprechen die Menschen, die im Alter von unter 10 Jahren in ein anderes Land gezogen sind, eine Sprache fließend und akzentfrei, während es anderen schwerer fällt. Dies liegt daran, dass verschiedene Bereiche des Gehirns unterschiedliche Phasen der Plastizität durchlaufen. Das erwachsene Gehirn verändert sich subtil, aber kontinuierlich. Während viele neuronale Verbindungen stabil bleiben, bleiben andere Bereiche flexibel, insbesondere wenn sie durch die richtige chemische Mischung von Neurotransmittern stimuliert werden. Unsere Überzeugungen, Erinnerungen und Erfahrungen formen und verändern unser neuronales Netzwerk ständig. Daher ist es oft eine Herausforderung, tief verwurzelte Überzeugungen im Erwachsenenalter zu ändern. Aber nichts ist unmöglich. Wie können Sie Ihr Gehirn effektiver verändern? Obwohl die genauen Mechanismen, die die Neurogenese und Synaptogenese steuern, noch Gegenstand intensiver Forschung sind, gibt es konkrete Ansatzpunkte, wie sie ihr Gehirn in jedem Alter effektiver formen können. Dies sind nur einige der Methoden, von denen wir viele später im Hörbuch näher erläutern. Kognitive Herausforderungen. Kreuzworträtsel lösen, eine neue Sprache lernen oder ein Instrument spielen sind Beispiele für kognitive Herausforderungen. Diese Aktivitäten stärken nicht nur bestehende neuronale Verbindungen, sondern schaffen auch neue. Umweltreize und Erfahrungen. Das Gehirn reagiert auf die Umwelt. Interaktionen mit der Außenwelt und Unterschiede zwischen dem, was wir erwarten und dem, was tatsächlich passiert, fordern unser Gehirn heraus und fördern Veränderungen. Daher ist es förderlich, regelmäßig neue Erfahrungen zu machen, sei es durch Reisen, das Erlernen neuer Fähigkeiten oder das Eintauchen in unbekannte Themen. Regelmäßiges und gezieltes Üben. Bewusstes und absichtliches Üben in einem Bereich kann zu signifikanten Veränderungen in der Struktur des Gehirns führen. Ob beim Spielen eines Musikinstruments, beim Training einer Sportart oder beim Lösen von Mathematikaufgaben. Intensives Üben stärkt bestimmte neuronale Schaltkreise. Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Es ist wie ein Pfad im Wald. Je öfter man ihn geht, desto klarer wird er. Bewegung. Bewegung ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für das Gehirn. Ob ein Spaziergang im Park, Yoga oder intensives Training, körperliche Aktivität stimuliert das Gehirn und fördert die Neuroplastizität. Ernährung und Gesundheit. Eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung, ausreichend Schlaf und die Vermeidung von Stress sind grundlegend. Sie bieten dem Gehirn die besten Voraussetzungen, um optimal zu funktionieren und sich zu verändern. Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien und Nahrungsmittel, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen sind, können eine optimale Gehirnfunktion unterstützen. Soziale Interaktion. Unsere Beziehungen und Interaktionen mit anderen sind nicht nur für unser soziales Wohlbefinden wichtig. Durch den Austausch mit anderen Menschen wird unser Gehirn ständig angeregt und gefordert. Lebenslanges Lernen stimuliert das Gehirn und bildet neue Nervenbahnen. Ob Sie eine neue Fertigkeit erlernen, ein neues Gebiet erforschen oder sich einem Hobby widmen, jede neue Erfahrung hilft, Ihr Gehirn neu zu programmieren. Annunziata Murgia aus Sardinien, die im Alter von 90 Jahren beschloss, ihre Schulausbildung fortzusetzen, zeigt uns, dass Lernen keine Altersgrenze kennt. Ein weiteres leuchtendes Beispiel ist Hugo Augusto Pinto aus Argentinien. Mit 80 Jahren sein Schuldiplom in der Tasche zu haben und als bester Schüler geehrt zu werden, das ist einfach bemerkenswert. Phyllis Turner aus Australien machte mit 94 Jahren ihren Master. Und denken Sie an Shigemi Hirata aus Japan, der mit 96 Jahren sein Keramikstudium abschloss. Der Weg zum Erfolg ist ein Prozess der gezielten Aktivität, des Trainings und der Neuprogrammierung des Gehirns. Was Intelligenz ist und wie man sie trainiert. Intelligenz ist ein Oberbegriff für kognitive Fähigkeiten, also die Fähigkeit, Wissen zu erwerben und effektiv zu nutzen. Intelligenz ist die Effizienz des Denkens. Dinge schnell und präzise wahrzunehmen, sie zu verstehen und richtig einzuordnen und sich an neue Situationen anzupassen. Intelligenz umfasst verschiedene kognitive Fähigkeiten, darunter das Lernen aus Erfahrungen, die Anpassung an neue Situationen, das Verstehen und Anwenden abstrakter Konzepte und die Nutzung von Wissen zur Bewältigung der Umwelt. Denken ist der Prozess, durch den Intelligenz realisiert wird. Heute spricht man neben dem traditionellen IQ von verschiedenen Intelligenztypen. Howard Gardners Theorie der multiplen Intelligenzen besagt beispielsweise, dass Menschen in verschiedenen Bereichen intelligent sein können. Zum Beispiel in logisch-mathematischer Intelligenz, sprachlicher Intelligenz, visueller Intelligenz, musikalischer Intelligenz, körperlich-kinästhetischer Intelligenz, interpersonaler Intelligenz, intrapersonaler Intelligenz und anderen Arten von Intelligenz. Das gesamte Spektrum menschlicher Talente, Fähigkeiten und Charaktertypen wird abgedeckt. Sehr populär ist heute der Begriff der emotionalen Intelligenz. Die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die anderer Menschen zu erkennen und diese Fähigkeit in der Kommunikation und Zusammenarbeit mit anderen Menschen effektiv einzusetzen. Viele Bücher widmen sich diesem Thema. Im Rahmen dieses Hörbuchs werden wir uns hauptsächlich auf das traditionelle, engere Verhältnis von Intelligenz beschränken, obwohl wir auch auf ihre Verbindung mit Emotionen und Kreativität eingehen werden. Die Entwicklung dieser Art von Intelligenz wird Ihnen helfen, schneller zu lernen, Aufgaben, die geistige Anstrengung erfordern, effizienter zu bewältigen und mit den Auswirkungen von Stress und erhöhter Arbeitsbelastung umzugehen. Wie das Gehirn als Ganzes kann sich auch die Intelligenz im Laufe des Lebens verändern, insbesondere durch lebenslanges Lernen und kognitive Stimulation. Wenn wir ins Fitnessstudio gehen, wählen und kombinieren wir einige Trainingsarten, die uns fit halten. An erster Stelle stehen Herz-Kreislauf-Training und Ausdauertraining. Dann geht es um Beweglichkeit, Dehnung oder Muskelaufbau. Nicht zuletzt sollten wir der Entspannung und Erholung nach dem Training besondere Aufmerksamkeit schenken. Sauna, Massagen oder Meditation helfen uns, die Muskeln zu regenerieren. Auch auf die richtige Ernährung sollte geachtet werden. Nach dem gleichen Prinzip sollte auch ein Trainingsplan für das Gehirn erstellt werden, der verschiedene Fähigkeiten trainiert. Wie man ein Trainingssystem organisiert und welche Methoden am effektivsten sind, um das Gehirn und seine verschiedenen Funktionen zu entwickeln, wird im Folgenden beschrieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, das Buch hat euch gefallen. Gebt gerne ein Like und teilt es mit euren Freunden. Wir werden weiterhin daran arbeiten, euch mit neuen, hilfreichen Büchern zu versorgen, die euer Leben bereichern können. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigung einzuschalten, um keine neuen Videos zu verpassen. Kapitel 2: Konzentration fördern und Wahrnehmung lenken. Aufmerksamkeit und Konzentration – Schlüssel zu geistiger Klarheit. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und die eigene Aufmerksamkeit gezielt zu steuern, ist von entscheidender Bedeutung für unsere täglichen Aufgaben. Wenn wir uns nicht konzentrieren können, führt dies oft zu schlechten Leistungen und einer höheren Fehlerquote bei der Arbeit. Ablenkung und Unkonzentriertheit wirken sich direkt auf unser Gedächtnis aus. Oft fragen wir uns, habe ich den Herd ausgeschaltet oder wie hieß der Arzt, den mir meine Freundin empfohlen hat? Solche Gedächtnislücken sind in der Regel auf mangelnde Konzentration zurückzuführen. Wenn wir abgelenkt sind oder nicht richtig zuhören, nimmt unser Gehirn neue Informationen nicht in das Kurzzeitgedächtnis auf, sondern stuft sie als unwichtig ein. Erschwerend kommt hinzu, dass die Informationsflut noch nie so groß war wie heute. Dadurch verlieren wir einen großen Teil unserer Aufmerksamkeit und unsere Leistungsfähigkeit nimmt ab. Es wird immer schwieriger, alle verfügbaren Informationen aufzunehmen. Deshalb ist es besonders aktuell, Informationsquellen und Aktivitäten zu selektieren, anstatt zu versuchen, alles aufzusaugen. Die Konzentration kann durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden. Schlaf ist ein wesentlicher Faktor für unsere kognitive Funktion. Unsere Aufmerksamkeit leidet, wenn wir nicht ausreichend schlafen oder wenn wir müde sind. Vor allem chronischer Stress wirkt sich negativ auf die Gehirnareale aus, die für Gedächtnis und Konzentration zuständig sind. Persönliche Probleme können unsere Gedanken in Anspruch nehmen und uns von der eigentlichen Aufgabe ablenken. Das gleichzeitige Erledigen mehrerer Aufgaben, auch Multitasking genannt, kann die Leistungsfähigkeit des Gehirns beeinträchtigen. Lärm, Unordnung und Ablenkungen können uns aus der Fassung bringen und unsere Konzentrationsfähigkeit stören. Wenn uns ein Thema nicht interessiert, fällt es uns auch schwerer, uns darauf zu konzentrieren. Obwohl es auch andere Faktoren gibt, die die Konzentration beeinflussen können, wie bestimmte Medikamente, Drogen oder chronische Krankheiten, konzentrieren wir uns in diesem Kapitel hauptsächlich auf die oben genannten Ursachen. Um Ihre Konzentrationsfähigkeit zu verbessern und Ihre Aufmerksamkeit besser zu steuern, können Sie folgende Schritte befolgen. Schaffen Sie eine störungsfreie Umgebung. Wenn Sie arbeiten oder lernen, sollte Ihre Umgebung so gestaltet sein, dass Sie so wenig wie möglich abgelenkt werden. Erhöhen Sie das Profil der Arbeit. Machen Sie die Aufgabe oder das Material, das Sie beherrschen müssen, interessanter und relevanter für Sie. Dies kann erreicht werden, indem man sich Ziele setzt oder persönliche Bezugspunkte zu der Aufgabe findet. Es ist auch sehr wichtig zu lernen, Prioritäten zu setzen und zu bestimmen, welche Aktivitäten und Informationen für uns wichtig und nützlich sind und welche nicht, oder sogar schädlich, weil sie unsere Zeit und Aufmerksamkeit stehlen und uns nichts zurückgeben. Lernen Sie, Ihre Gedanken und Gefühle zu kontrollieren. Entspannungs- und Atemübungen können helfen, den Kopf frei zu bekommen und für eine bessere Durchblutung des Gehirns zu sorgen, während spezielle Aufmerksamkeitsübungen helfen, sich schneller auf das Wesentliche zu konzentrieren und länger konzentriert zu bleiben. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und die Aufmerksamkeit zu steuern, kann auch durch die Übung verbessert werden, die wir als nächstes besprechen werden. Übungen zur Steigerung der Konzentration und der selektiven Wahrnehmung. Wählen Sie jeden Tag eine oder zwei der folgenden Übungen aus und führen Sie sie als Achtsamkeitsübung durch. Die 5-4-3-2-1 Übung. Setzen Sie sich bequem hin oder legen Sie sich hin. Benennen Sie 5 Dinge, die Sie gerade sehen. Benennen Sie 4 Dinge, die Sie gerade fühlen. Benennen Sie 3 Dinge, die Sie gerade hören. Benennen Sie 2 Dinge, die Sie gerade riechen. Benennen Sie einen Geschmack in Ihrem Mund. Text rückwärts lesen. Nehmen Sie einen Text vom Bildschirm oder aus einem Buch. Versuchen Sie, einen Satz oder einen Absatz Wort für Wort rückwärts zu lesen. Eine ähnliche Übung empfiehlt sich übrigens auch, wenn Sie Ihre Texte Korrektur lesen und nach kleinen Fehlern suchen. Lesen Sie den Text vom Ende zum Anfang, aber nicht Wort für Wort, sondern Satz für Satz oder Absatz für Absatz. Zahlenmeditation. Schließen Sie die Augen und atmen Sie tief ein. Beginnen Sie im Kopf von 100 rückwärts zu zählen und machen Sie nach jeder Zahl eine bewusste Atempause. Wenn Sie bei 0 angekommen sind, zählen Sie wieder von 100 rückwärts, aber diesmal in Zweierschritten. 100, 98, 96. Wenn es Ihnen gelingt, können Sie mit Dreierschritten, Fünferschritten, Siebenerschritten weitermachen. Erschweren Sie sich die Übung und versuchen Sie, sie mit offenen Augen zu machen, während Sie einfache Hausarbeiten erledigen. Und dann in einem lauten öffentlichen Verkehrsmittel oder an einem ähnlichen Ort. Wortzerlegung. Wählen Sie ein langes Wort, zum Beispiel Konzentrationsübung. Schreiben Sie alle Wörter auf, die Sie aus den Buchstaben des Ausgangswortes bilden können, zum Beispiel Zug, Ton, Rad und so weiter. Diese Übung fördert nicht nur die Konzentration, sondern auch die Kreativität bei der Wortfindung. Ein 5-tägiges Trainingsprogramm, um aufmerksamer zu werden. Sie können Ihre Achtsamkeit steigern, indem Sie an 5 aufeinanderfolgenden Tagen ganz bewusst alle Sinne wahrnehmen. Erster Tag. Schulen Sie Ihren Blick. Nehmen Sie an diesem Tag alle Formen und Farben intensiv wahr. Schauen Sie sich Ihr eigenes Gesicht und das Ihrer Mitmenschen an. Wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus? Welche Farben haben die Häuser in Ihrer Straße? Zweiter Tag. Achten Sie heute auf Geräusche. Was hören Sie von Ihrer Umgebung, wenn Sie die Fenster Ihrer Wohnung öffnen und schließen? Welche Geräusche begleiten Sie auf dem Weg zur Arbeit? Dritter Tag. Das Fühlen steht im Mittelpunkt. Wie fühlt sich Ihre Haut an, Ihre Kleidung? Wie fühlt es sich an, eine Baumrinde oder eine Computermaus zu berühren oder jemandem die Hand zu geben? Konzentrieren Sie sich beim Duschen auf das Gefühl des Wasserstrahls. Wenn möglich, laufen Sie barfuß auf dem Boden oder im Haus herum und achten Sie auf die Empfindungen in Ihren Füßen. Vierter Tag. Achten Sie heute auf Gerüche. Was riechen Sie beim Einkaufen, beim Spaziergang im Park? Was riechen Sie morgens, wenn Sie die Fenster öffnen? Fünfter Tag. Tag des Schmeckens. Wie genau schmeckt Ihr Essen? Können Sie den Geschmack verschiedener Wassersorten unterscheiden? Um Ihre Konzentration zu steigern, können Sie während des Essens die Augen schließen. 2 Dinge gleichzeitig tun. Wenn Sie zwei Dinge gleichzeitig tun, trainieren Sie Ihre Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu wechseln. Lesen Sie zwei Bücher, abwechselnd jeweils einen Absatz. Schalten Sie das Radio alle paar Sekunden um und hören Sie zwei Nachrichtensender, während Sie in Gedanken ergänzen, worum es in den übersprungenen Teilen der Sendungen ging. Sehen Sie sich zwei Fernsehprogramme an. Übertreiben Sie es nicht. Multitasking ist nur gut, um Ihre Aufmerksamkeit zu trainieren, aber nicht effektiv, wenn es darum geht, viele Dinge gleichzeitig zu erledigen. Über die negativen Auswirkungen des Multitasking sprachen wir bereits. Übung: Zeichnen im Kopf. Zeichnen Sie in Gedanken Zahlen, Buchstaben, geometrische Figuren. Erinnern Sie sich nicht an Bilder, die Sie schon einmal sahen. Versuchen Sie nicht, sie sich vorzustellen. Zeichnen Sie einfach, wie mit einem Stift auf Papier. Spüren Sie die imaginäre Bewegung Ihrer Hand. Versuchen Sie zu sehen, wie die Linien in Ihrer Vorstellung aussehen. Defokussierte Beobachtung. Diese Methode wird vermutlich in Geheimdiensttrainings eingesetzt. Von Geheimdienstlern wird erwartet, dass sie sich viele Details in einer unbekannten Umgebung merken und behalten können. Doch wie kann dies erreicht werden? Wenn die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand gerichtet ist, besteht die Gefahr, dass etwas Wichtiges in der Nähe übersehen wird. Aus diesem Grund trainieren Spezialagenten die Fähigkeit zur unkonzentrierten Beobachtung. Das bedeutet, das ganze Bild zu sehen, ohne sich auf einzelne Details zu konzentrieren. Wenn wir die selektive Aufmerksamkeit mit einem Scheinwerfer vergleichen, ist diese Beobachtung wie das Tageslicht. Um nichts zu übersehen, muss die Aufmerksamkeit auf das Objekt der Beobachtung gerichtet und gleichzeitig auf alles, was dieses Objekt umgibt, verteilt sein. Übung: Versuchen Sie, etwas zu beobachten, ohne etwas Bestimmtes herausfinden zu wollen. Zum Beispiel sitzen Sie in einem Café und warten auf jemanden. Nehmen Sie die gesamte Umgebung, die Besucher, wahr, ohne sich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Wenn Sie etwas Interessantes sehen, notieren Sie es für sich, aber schränken Sie das Beobachtungsfeld nicht ein, sondern beobachten Sie weiterhin alles um sich herum. Bewerten Sie nicht. Beobachten Sie gleichgültig, als wäre das Gesehene durch eine dicke Glasscheibe von Ihnen getrennt. Entspannung und Kontrolle der Gedanken. Eine andere Gruppe von Übungen basiert auf Meditation und lehrt uns, uns zu entspannen und unnötige Gedanken abzuschalten, die uns normalerweise daran hindern, uns zu konzentrieren. Achtsamkeit bedeutet vor allem, die Fähigkeit zu kultivieren, im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt präsent zu sein. Es geht darum, jeden Moment bewusst wahrzunehmen, ohne ihn zu bewerten oder zu analysieren. Die Kerzenmeditation. Setzen Sie sich bequem in einen ruhigen Raum und stellen Sie eine brennende Kerze vor sich auf den Tisch. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Flamme. Versuchen Sie, sich nur auf die Flamme zu konzentrieren und alle anderen Gedanken auszublenden. Jedes Mal, wenn Ihre Gedanken abschweifen, bringen Sie sie sanft zur Flamme zurück. Gedankenstopptechnik. Suchen Sie sich einen ruhigen Raum, in dem Sie sich ungestört fühlen. Setzen oder legen Sie sich bequem hin, schließen Sie die Augen. Atmen Sie tief ein und aus und lassen Sie dabei alle Anspannungen los. Versuchen Sie nicht, Ihre Gedanken zu kontrollieren. Beobachten Sie sie einfach, als wären sie vorbeiziehende Wolken am Himmel. Unerwünschte Gedanken wie Ängste, negative Urteile über sich selbst, Zwangsgedanken oder Erinnerungen an traumatische Erlebnisse können auftauchen. Sobald Sie einen dieser störenden Gedanken bemerken, sagen Sie in Ihrem Kopf entschieden: Stopp. Stellen Sie sich vor, dass dieses Wort wie ein Stoppschild für den unerwünschten Gedanken wird. Dann lenken Sie Ihre Gedanken aktiv an einen ruhigen, friedlichen Ort. Das kann ein realer Ort in Ihrem Leben sein, an dem Sie sich entspannen, oder ein imaginärer Ort, den Sie mit Ruhe und Frieden verbinden. Beginnen Sie mit 5 bis 10 Minuten pro Tag. Wiederholen Sie dies so oft wie nötig. Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass es Ihnen leichter fällt, störende Gedanken zu erkennen und abzulenken, sowohl beim Üben als auch im Alltag. Die Konzentrationsatmung. Die Konzentrationsatmung ist eine einfache Methode, um zur Ruhe zu kommen und die Konzentration zu verbessern. Sie basiert auf dem Prinzip der bewussten Atmung, bei der man sich ganz auf den Atemvorgang konzentriert. Um das bewusste Atmen zu üben, setzen Sie sich in eine bequeme Position, schließen Sie die Augen und versuchen Sie nun zu spüren, wie Ihr Körper auf dem Boden ruht. Atmen Sie tief ein. Halten Sie den Atem kurz an und zählen Sie bis 4. Atmen Sie langsam aus. Zählen Sie wieder bis 4. Wiederholen Sie diesen Vorgang einige Male, um sich zu beruhigen und sich auf die bevorstehende Aufgabe zu konzentrieren. Die oben vorgeschlagenen Übungen eignen sich hervorragend, um nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch das Gedächtnis zu trainieren. Noch mehr spannende Übungen, auch solche mit visuellen Elementen, können Sie online bei der Suche nach Aufmerksamkeitstraining finden. Und noch ein interessanter Fakt. Studien zufolge verbessert sich die Konzentrationsfähigkeit während des Kaugummikauens. Vor allem, wenn das Kauen 30 Minuten dauert, werden Hirnregionen stimuliert, die helfen, Neues leichter aufzunehmen und zu behalten. Zielsetzung und Motivation. Booster für die Konzentration. Zielsetzungen und Motivationen sind nicht nur nützlich, um auf Kurs zu bleiben, sie spielen auch eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, unsere Konzentration zu steigern. Wenn wir uns klare Ziele setzen, wissen wir genau, was wir erreichen wollen. Diese Klarheit kann wie ein Leitstern wirken, der uns durch den Dschungel der Ablenkungen führt. Ein klares Ziel wirkt wie ein Magnet, der unsere Aufmerksamkeit anzieht. Anstatt von jeder kleinen Ablenkung abgelenkt zu werden, bleibt unser Fokus auf dem Ziel, das wir uns gesetzt haben, weil wir verstehen, was uns zu diesem Ziel führt und was uns davon abhält. Mit einem klaren Ziel können wir leichter entscheiden, welche Aufgaben Priorität haben und welche aufgeschoben werden können. So können wir unsere Energie und Aufmerksamkeit gezielter einsetzen. Mit klaren Zielen können wir komplexe Aufgaben in einfachere, überschaubare Schritte unterteilen. Das hilft uns, uns zu konzentrieren und uns die einzelnen Schritte und Informationen zu merken. Motivation ist der innere Antrieb, der uns dazu bringt, bestimmte Dinge zu tun. Sie ist das Warum hinter unserem Handeln. Wenn wir uns emotional mit einer Aufgabe oder einem Ziel verbunden fühlen, ist es wahrscheinlicher, dass wir uns darauf konzentrieren. Emotionen sind starke Treiber für Aufmerksamkeit. Eine hohe Motivation kann dazu führen, dass wir Ablenkungen leichter widerstehen können. Selbst wenn etwas anderes unsere Aufmerksamkeit fesseln könnte, hält uns unsere Motivation auf Kurs. Wenn Zielsetzung und Motivation Hand in Hand gehen, kann dies unsere Konzentrationsfähigkeit erheblich steigern. Ein klares Ziel gibt uns die Richtung vor, während Motivation uns antreibt, diesen Kurs zu verfolgen. Erfolge bei der Zielverfolgung können die Motivation weiter steigern, was wiederum die Konzentration verbessert. So entsteht ein positiver Kreislauf. Wenn Sie also eine Aufgabe oder ein Projekt in Angriff nehmen, schreiben Sie Ihre Ziele auf und versuchen Sie, sich das Endergebnis so genau wie möglich vorzustellen. Erklären Sie sich auch, warum Sie dieses Ziel erreichen wollen. Zum Beispiel, es ist interessant für Sie, es ist nützlich für Sie, es bringt Ihnen finanzielle oder immaterielle Belohnungen. Das hilft, Motivation zu schaffen. Konzentration bei der Arbeit steigern. Autoren wie Cal Newport, Chris Bailey oder Timothy Ferris, die das Problem von Konzentration und Produktivität bei der Arbeit erforschten, schlagen allgemeine Tipps für Arbeitsorganisation vor, die deren Effektivität steigern. Schaffen Sie bewusste Arbeitsphasen, in denen Sie sich ohne Ablenkung voll auf eine anspruchsvolle Aufgabe konzentrieren können. Legen Sie für jede Aufgabe eine bestimmte Zeitspanne fest, zum Beispiel 30 Minuten oder eine Stunde. Es empfiehlt sich, sich für bestimmte Zeitblöcke in einen Zustand der tiefen Arbeit zu versetzen und alle Ablenkungen auszuschalten und zu ignorieren. Schaffen Sie eine ablenkungsfreie Umgebung. Um Deep Work zu fördern, schaffen Sie eine Umgebung, die frei von Ablenkungen ist. Das kann bedeuten, das Handy auszuschalten, soziale Medien zu meiden und sich einen ruhigen Platz zum Arbeiten zu suchen. Verbannen Sie alles, was Sie von der Arbeit ablenkt. E-Mails, geschwätzige Kollegen, unnötige Telefonate. Wer in einem Großraumbüro arbeitet, kann mit Kopfhörern Lärmquellen und Störfaktoren reduzieren. Vermeiden Sie Multitasking. Es verringert die Produktivität. Stattdessen ist es effektiver, sich auf eine Sache nach der anderen zu konzentrieren und Aufgaben in einzelne konzentrierte Arbeitseinheiten aufzuteilen. Viele andere Autoren sprechen in diesem Zusammenhang von einer Informationsdiät, bei der die Informationsflut bewusst begrenzt wird. Durch die Beschränkung auf die wirklich relevanten Informationen gewinnt man wertvolle Zeit und Energie zurück, die man für produktive Arbeit nutzen kann. Es geht darum, die Kontrolle über die eigenen Informationsquellen zurückzugewinnen und bewusst zu entscheiden, welche Informationen wirklich wichtig sind und welche nicht. Pausen und Erholung. Regelmäßige Pausen während des Arbeitstages und ausreichende Erholung sind wichtig, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten. Durch gezielte Erholungsphasen kann Erschöpfung vermieden und die Produktivität langfristig gesteigert werden. Die bekannte Pomodoro-Technik, entwickelt von Francesco Cirillo, sieht zum Beispiel vor, die Arbeitszeit in 25-Minuten-Intervalle, sogenannte Pomodoros, aufzuteilen, gefolgt von kurzen Pausen. Nach 4 Pomodoros wird eine längere Pause von 15 bis 30 Minuten eingelegt. Zur Erholung gehört auch der Wechsel zwischen konzentrierter Arbeit und weniger anspruchsvollen Aufgaben, um das Gehirn nicht zu überlasten. Führen Sie regelmäßig Braindumps durch. Ein Braindump ist eine sehr einfache, aber sehr effektive Methode. Regelmäßige Braindumps helfen Ihnen, Ihr Gehirn von der Last zu befreien, sich ständig an Aufgaben, Ideen und Verpflichtungen erinnern zu müssen. Es ist eine Möglichkeit, all Ihre Gedanken aufzuschreiben und zu organisieren, so dass Sie sich nicht mehr darum kümmern müssen und Ihr Gehirn Platz für konzentriertes Arbeiten hat. Sie können dies jeden Tag tun, jede Woche oder wann immer Sie wollen. Setzen Sie sich an einen ruhigen Ort und schreiben Sie einfach alles auf, was Ihnen in den Sinn kommt. Das können Aufgaben sein, die Sie erledigen müssen, Ideen für Projekte, Einkaufslisten oder einfach Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen. Wenn Sie alles aufschreiben, können Sie sicher sein, dass Sie nichts vergessen und nicht ständig daran denken müssen. Sie können sicher sein, dass all diese Informationen sicher in Ihrem System gespeichert sind und dass Sie sie später bearbeiten und erledigen werden. Lesegeschwindigkeit verbessern. Viele von uns müssen für ihre Arbeit oder ihr Studium große Mengen an Text lesen. Indem Sie die Fähigkeiten der Aufmerksamkeit, Konzentration und Analyse trainieren, können Sie auch Ihre Lesegeschwindigkeit erhöhen. Hier finden Sie zusätzliche Tricks und Übungen, um schneller zu lesen. Benutzen Sie beim Lesen Ihre Finger. Streichen Sie während des Lesens mit dem Finger über die Zeile. Das mag ungewohnt erscheinen, da uns dies in der Regel schon als Kinder abgewöhnt wurde. Diese Technik hilft jedoch, Ihre Aufmerksamkeit zu behalten und Ablenkungen durch andere Reize zu vermeiden. Üben Sie das Lesen auf Zeit. Stellen Sie einen Timer für 4 Minuten ein und lesen Sie den Text in einem entspannten Tempo. Markieren Sie, wo Sie aufhören. Stellen Sie dann den Timer auf 3 Minuten und versuchen Sie, die gleiche Passage schneller zu lesen. Reduzieren Sie die Lesezeit allmählich auf 1 Minute. Versuchen Sie bei dieser Übung nicht, das Gelesene vollständig zu verstehen. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, die Wörter schnell zu erkennen. Stellen Sie dann den Timer wieder auf 2 Minuten und lesen Sie den Text, ohne die Zeilen zu zählen, und konzentrieren Sie sich auf den Inhalt. Zählen Sie die Anzahl der Zeilen und ermitteln Sie Ihre neue Lesegeschwindigkeit. Lernen Sie, mehr als ein Wort auf einmal zu lesen. Viele Menschen lesen den Text Wort für Wort und sprechen ihn sich selbst vor. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Um diese Gewohnheit zu überwinden und den Text in Sätzen zu lesen, versuchen Sie, laut zu zählen und gleichzeitig zu lesen. Sie werden feststellen, dass es äußerst schwierig ist, die Wörter gleichzeitig vor sich selbst und laut wiederzugeben. Ihr Gehirn wird die Aufgabe vereinfachen und beginnen, die Wörter zu sehen und ihre Bedeutung durch visuelle Wahrnehmung zu verstehen. Wenn Sie eine Lesegeschwindigkeit von 300 bis 350 Wörtern pro Minute erreichen, werden Sie auf natürliche Weise aufhören, sich die Wörter selbst vorzusprechen, und Ihre Lesegeschwindigkeit wird sich erhöhen. Trainieren Sie mit Schultetabellen. Schultetabellen sind ein visuelles Übungssystem, das entwickelt wurde, um die Lesegeschwindigkeit und die visuelle Wahrnehmung zu verbessern. Eine Schultetabelle ist typischerweise ein quadratisches Feld mit gleichmäßig verteilten Zahlen oder Buchstaben. Die Aufgabe besteht darin, alle Elemente in einer bestimmten Reihenfolge so schnell wie möglich zu finden und zu fokussieren. Dadurch wird die Fähigkeit zur schnellen Informationsaufnahme trainiert und die periphere Wahrnehmung verbessert. Sie können Schultertabellen als Apps oder Online-Tools finden und mit ihnen progressive Übungen durchführen, indem sie die Komplexität der Tabellen schrittweise erhöhen. Kapitel 3: Gedächtnistraining. Wichtiges wird gespeichert. Sprache, Denken, Kultur und Welterkenntnisse beruhen auf der Fähigkeit, Erinnerungen zu speichern und wieder abzurufen. Das Gedächtnis also, was ist das eigentlich? Warum tauchen manche Ereignisse sofort in unserem Kopf auf, wenn wir daran denken, während andere Zeit brauchen? Und warum scheinen manche Dinge aus dem Gedächtnis zu verschwinden? Das Gedächtnis bildet die Grundlage für alles, was wir wissen. Es bewahrt Erfahrungen, wandelt sie in Erinnerungen um und beeinflusst so unsere Entscheidungen. Es formt auch unsere Persönlichkeit. Viele herausragende Persönlichkeiten der Geschichte verfügten über ein phänomenales Gedächtnis. So konnte sich Alexander der Große an die Namen von Tausenden seiner Soldaten erinnern. Auch Napoleon kannte viele seiner Soldaten mit Namen. Solche Fähigkeiten trugen dazu bei, dass diese großen Feldherren von ihren Soldaten so geschätzt wurden. Der berühmte Physiker Abraham Joffe konnte die Logarithmentafel mit 30 Millionen Stellen aus dem Gedächtnis benutzen. Mozart konnte Musikstücke nach einmaligem Hören vollständig reproduzieren und alle Noten notieren. Sergei Rachmaninow besaß eine ähnlich beeindruckende Fähigkeit. Der britische Premierminister Winston Churchill kannte fast alle Werke Shakespeares auswendig. Viele glauben, das Gedächtnis funktioniere wie ein Kassettenrekorder. Ein Ereignis wird darauf aufgezeichnet und bei Bedarf von der Großhirnrinde wieder abgespielt. Aber das ist nicht der Fall. Das Gedächtnis ist vielmehr ein mehrstufiger Prozess, der uns hilft, uns an bestimmte Fakten, Bewegungen und Ereignisse zu erinnern und andere zu verwerfen. Vergessen hat aber auch Vorteile, denn es schützt uns vor Reiz- und Datenüberflutung. Die gute Nachricht ist, dass das Gedächtnis ähnlich wie die Aufmerksamkeit trainiert und verbessert werden kann. Um dies zu erreichen, müssen wir jedoch zunächst den Prozess der Speicherung von Informationen verstehen. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte des Gedächtnisses erläutert. Das Einprägen von Informationen ist ein komplexer Vorgang, der in vier Hauptphasen unterteilt werden kann: Aufnahme, Kodierung, Speicherung und Abruf. Aufnahme. Zunächst nehmen wir Informationen über unsere Sinne auf, meist durch Sehen oder Hören. Kodierung. Wenn wir auf neue Informationen stoßen, werden diese kodiert, das heißt in eine Form gebracht, die das Gehirn verstehen kann. Dies geschieht hauptsächlich durch unsere Sinne: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken oder Fühlen. Speicherung. Nach der Kodierung werden die Informationen im Gehirn gespeichert. Kurzfristige Erinnerungen werden im Kurzzeitgedächtnis gespeichert, während langfristige Erinnerungen durch einen Prozess namens Konsolidierung in das Langzeitgedächtnis übertragen werden. Abruf. Wenn wir uns an etwas erinnern wollen, rufen wir die Information aus dem Gedächtnis ab. Das heißt, wir greifen auf Informationen zu, die im Langzeitgedächtnis gespeichert sind. Wir werden gleich darüber sprechen, wie die verschiedenen Gedächtnisarten miteinander interagieren. Nehmen Sie sich jetzt einen Moment Zeit und machen Sie die erste Gedächtnisübung. Übung: Sich an einen Tag erinnern. Erinnern Sie sich an die Einzelheiten des gestrigen Tages. Sie wachten auf und dann? Konzentrieren Sie sich nur auf diese Erinnerungen. Erinnern Sie sich an gestern? Dann erinnern Sie sich an den Tag vorgestern. Versuchen Sie, die beiden Tage in umgekehrter Reihenfolge zu erleben, als würden Sie einen Film rückwärts abspielen. Hier gingen Sie gestern zu Bett und gehen Sie in Ihren Erinnerungen bis zum Morgen zurück. Diese einfache Übung können Sie regelmäßig morgens oder abends durchführen. Und schon sind wir wieder beim Thema Gedächtnis. Gedächtnisarten. Je nachdem, in welcher Phase des Erinnerns oder Abrufens wir uns befinden, sind unterschiedliche Gedächtnistypen beteiligt. Sensorisches Gedächtnis. Hier werden zunächst alle Sinneseindrücke gespeichert. Das meiste wird schon nach wenigen Zehntelsekunden, maximal 1 bis 2 Sekunden, wieder gelöscht. Nur 4 bis 6 Details gelangen in den nächsten Speicher. Manche vergleichen das sensorische Gedächtnis mit einer schnellen Momentaufnahme des gerade Erlebten, die schnell wieder verblasst. Nachdem das Gehirn eine unmittelbare Information erhielt, entscheidet es, ob es diese weitergibt oder spurlos vernichtet. Wenn die höheren Teile des Gehirns an der Information interessiert sind, bleibt sie noch etwa 20 Sekunden im Gedächtnis. Kurzzeitgedächtnis. Was sich hier befindet, ist nicht mehr unmittelbar bewusst. Das Kurzzeitgedächtnis reicht oft von 30 Sekunden bis zu einem Tag, je nachdem, was man darunter versteht. Verschiedene Forscher ziehen leicht unterschiedliche Grenzen für das Kurzzeitgedächtnis. Zum Beispiel können wir uns eine kurze Einkaufsliste bis zum Abend merken. In einer Woche wissen wir aber nicht mehr, was drauf stand. Nach dem Einkauf ist die Erinnerung wertlos und das Gehirn überlagert oder löscht die Gedächtnisspur. Hier landet auch der erfasste Sinn des Satzes. Arbeitsgedächtnis. Viele Forscher unterscheiden zwischen Arbeitsgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis, obwohl es gewisse Überschneidungen gibt. Sie definieren das Arbeitsgedächtnis als den Teil des Kurzzeitgedächtnisses, der für kognitive Aufgaben genutzt wird. Das Arbeitsgedächtnis ist also eine spezialisierte Form des Kurzzeitgedächtnisses, in dem Informationen nicht nur gespeichert, sondern auch aktiv verarbeitet werden. Im Arbeitsgedächtnis wird verglichen, gedacht, erinnert und geplant. Es speichert Informationen, die in naher Zukunft verarbeitet werden sollen. Die Inhalte des Arbeitsgedächtnisses werden gelöscht, sobald sich die Aufmerksamkeit einer anderen Aufgabe zuwendet. Wenn wir zum Beispiel 6 Wörter eines Satzes betrachten und den Sinn erfassen, vergessen wir die genaue Wortfolge. Die 7+-2-Regel. Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist begrenzt. In der Regel können nicht mehr als 5 bis 9 Informationseinheiten gleichzeitig fokussiert werden. Seien es Wörter, Zahlen, Gegenstände oder Ideen, also 7+-2 Einheiten. Die moderne Forschung stellte einen Zusammenhang zwischen der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und dem Intelligenzquotienten eines Menschen fest. Je mehr Daten im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden können, desto größer ist die Fähigkeit, Muster zu erkennen und neues Wissen zu generieren. Menschen mit einer geringeren Kapazität des Arbeitsgedächtnisses haben dagegen häufig Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit zu steuern und ihr Verhalten zu organisieren. So misst man die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Schreiben Sie eine 12-stellige Zufallszahl auf, zum Beispiel 9761238569. Schauen Sie sich die Zahl nach einigen Minuten noch einmal an, versuchen Sie sich an sie zu erinnern und schreiben Sie sie aus dem Gedächtnis auf. Es ist wichtig, dass Sie die Zahlen nicht in Gruppen aufteilen. Zum Beispiel sollte die Zahl 1234 als 1234 und nicht als 1234 visualisiert werden. Nachdem Sie alle Zahlen aufgeschrieben haben, zählen Sie, wie viele davon richtig sind und in der richtigen Reihenfolge stehen. So erhalten Sie eine grobe Einschätzung Ihrer Arbeitsgedächtniskapazität. Der Test kann jedoch durch verschiedene Faktoren wie Ablenkung, Müdigkeit oder Stress der Testperson beeinflusst werden. Kann man sein Arbeitsgedächtnis verbessern? Es ist eine Herausforderung, das Arbeitsgedächtnis signifikant zu verbessern. Einige Studien deuten darauf hin, dass ein intensives Training der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses um maximal 15-25% erhöhen kann. Aber auch diese Verbesserung kann signifikant sein. Sie kann den Unterschied ausmachen, ob man sich 7 oder 8 Informationseinheiten merkt. Chunking. Eine Methode, die Begrenzung des Arbeitsgedächtnisses zu umgehen, ist das sogenannte Chunking, das Gruppieren von Informationen in Blöcke. Ein Beispiel. Die Telefonnummer +49301235467 besteht aus 12 Ziffern. Wenn man sie zu +49301235467 zusammenfasst, reduziert sich die Anzahl der Einheiten, die man sich merken muss. Wenn man dann noch weiß, dass +49301 die Vorwahl für Deutschland, Berlin ist, reduziert sich die Anzahl weiter. Chunking ist eine effektive Methode zur Optimierung der Informationsverarbeitung und Speicherung. Dieses Prinzip lässt sich nicht nur auf reine Gedächtnisinformationen anwenden, sondern auch auf Aufgaben im beruflichen Umfeld. Wer beispielsweise ähnliche Aufgaben bündelt und gemeinsam bearbeitet, anstatt ständig zwischen verschiedenen Tätigkeiten zu wechseln, kann sich besser konzentrieren und effizienter arbeiten. Dies reduziert die mentale Belastung durch ständiges Task-Switching und erhöht die Produktivität. Ein Beispiel hierfür ist die Bündelung von E-Mail-Antworten in bestimmten Zeitblöcken, anstatt sie sporadisch über den Tag verteilt zu beantworten. Beim Lernen kann die Gruppierung von Informationen helfen, komplexe Themen in überschaubare Teile zu zerlegen. Beispielsweise kann man sich beim Vokabellernen Themenblöcke wie Tiere, Alltag oder Beruf bilden und sich so besser auf den jeweiligen Bereich konzentrieren. Auch im Alltag kann das Gruppieren helfen, zum Beispiel beim Einkaufen. Anstatt sich alle benötigten Artikel einzeln zu merken, kann man sie in Kategorien wie Obst und Gemüse oder Backwaren einteilen und sich so die Einkaufsliste leichter merken und beim Einkaufen systematischer vorgehen. Langzeitgedächtnis. Im Langzeitgedächtnis werden nur wesentliche Informationen in Form von Gedächtnisspuren gespeichert. Wir können Informationen auch durch Willensanstrengung in das Langzeitgedächtnis übertragen. Diese Informationen können auch nach vielen Jahren oder gar Jahrzehnten wieder abgerufen werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns immer an alles erinnern können. Viele der gespeicherten Erinnerungen sind im Unterbewusstsein verborgen. Sie können nicht aktiv abgerufen werden, wie zum Beispiel die Namen von Schulfreunden, die uns erst wieder einfallen, wenn wir ein altes Klassenfoto sehen. Auch Geistesblitze und Déjà-vus haben hier ihren Ursprung. Unser Gehirn besteht aus Milliarden von Nervenzellen, den Neuronen. Diese Neuronen kommunizieren über Synapsen miteinander. Beim Lernen und Erinnern entstehen neue Verbindungen zwischen den Neuronen. Ein Phänomen, das als synaptische Plastizität bekannt ist. Je öfter eine Information wiederholt oder angewendet wird, desto stärker werden diese neuronalen Verbindungen. Mit der Zeit können sie so stark werden, dass die Erinnerungen dauerhaft werden. Unter bestimmten Bedingungen werden diese Bindungen schneller gebildet und verfestigt. Bedingungen, unter denen Informationen länger im Gedächtnis bleiben. Wiederholung. Informationen werden besser behalten, wenn man sie wiederholt, überprüft oder anwendet. Tipp: Versuchen Sie, einen bestimmten Text auf folgende Weise zu lernen. Lesen Sie zum Beispiel einen Artikel aufmerksam durch. Schließen Sie ihn und schreiben Sie aus dem Gedächtnis auf, worum es darin geht. Schlagen Sie ihn wieder auf und vergleichen Sie Ihr Gedächtnisprotokoll mit dem Original. Wiederholen Sie den Vorgang. Und so weiter, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. Nach einer halben Stunde wiederholen Sie das Gelernte. Schlagen Sie gegebenenfalls in der Originalquelle nach und korrigieren Sie sich. Wiederholen Sie den Vorgang nach einer weiteren Stunde und schließlich am nächsten Tag. Auf diese Weise speichern Sie die Informationen in Ihrem Gedächtnis, von wo aus Sie sie bei Bedarf abrufen können. Emotionale Verknüpfung. Informationen oder Ereignisse, die starke, positive oder negative Emotionen hervorrufen, werden oft besser erinnert. Zum Beispiel bleibt der erste Kuss besser im Gedächtnis als die binomische Formel. Studien zeigten, dass emotionale Erlebnisse leichter erinnert werden, weil sie oft im limbischen System des Gehirns verarbeitet werden, das eng mit dem Gedächtnis verbunden ist. Tipp: Um sich Informationen besser merken zu können, müssen Sie sie fühlen. Lassen Sie Ihre Gefühle mitspielen. Wenn Sie einen Roman lesen und mit den Figuren mitfühlen, sich in sie hineinversetzen, werden Sie sich an viel mehr Details erinnern. Wenn wir das Leben, das in Büchern und Filmen beschrieben wird, nachspielen, prägen wir uns die Ereignisse ein. Das kann und sollte man sich auch im Alltag zunutze machen. Was tun Sie, wenn Sie einen gewöhnlichen Fachtext lernen müssen und er keine Emotionen in Ihnen weckt? Versuchen Sie, ihn wie einen abenteuerlichen oder romantischen Roman zu lesen und zwingen Sie dem Text künstlich die entsprechenden Emotionen auf. Sehen Sie, was passiert. Gleichzeitige Nutzung von mehreren Sinneskanälen. Unser Gehirn verarbeitet Informationen aus verschiedenen Sinneskanälen, die alle zum Gedächtnis beitragen können. Jeder Sinneskanal hat seine eigene Art, Informationen zu verarbeiten und zu speichern. Hören. Beim reinen Zuhören, zum Beispiel bei diesem Hörbuch, behalten wir im Durchschnitt nur etwa 20% der dargebotenen Informationen. Hören allein, ohne visuelle oder taktile Reize, reicht oft nicht aus, um komplexe Inhalte vollständig zu erfassen. Sehen. Beim bloßen Betrachten von Bildern, Grafiken oder Texten behalten wir etwa 30% der Informationen. Visuelle Hilfsmittel wie Diagramme oder Videos können helfen, bestimmte Konzepte besser zu verstehen. Hören und sehen. Kombinieren wir visuelle und auditive Reize, indem wir zum Beispiel einem Vortrag mit unterstützenden Grafiken oder einem Video folgen, erhöht sich unsere Merkfähigkeit auf 50%. Die gleichzeitige Verarbeitung von Informationen aus beiden Kanälen hilft dem Gehirn, Inhalte besser zu verknüpfen und zu speichern. Weitere Sinneskanäle aktiv einbeziehen. Um die Merkfähigkeit weiter zu verbessern, können zusätzliche Techniken eingesetzt werden. Vorlesen. Wer Informationen laut vorliest, nutzt sowohl den auditiven als auch den visuellen Kanal, was die Speicherung im Gedächtnis zusätzlich fördert. Aufschreiben. Das handschriftliche Notieren von Informationen bezieht die taktilen und kinästhetischen Sinne mit ein und kann die Speicherung zusätzlich unterstützen. Es zwingt sie auch, den Inhalt in ihren eigenen Worten auszudrücken, was zu einer tieferen Verarbeitung und besseren Speicherung führt. Diskutieren. Eine Diskussion über ein Thema kann dazu beitragen, das Verständnis zu vertiefen und die Erinnerung an die besprochenen Inhalte zu verstärken. Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Sinneskanäle erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Informationen im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Es ermöglicht verschiedene Formen der Repräsentation und Verknüpfung im Gehirn, was letztlich zu einer besseren Erinnerungsfähigkeit führt. Durch Hören, Sehen und Diskutieren können etwa 70% der Lerninformationen behalten werden. Durch Hören, Sehen, Diskutieren und praktische Anwendung ca. 90%. Einen sinnvollen Kontext schaffen. Informationen, die für uns persönlich relevant oder bedeutsam sind, können wir uns leichter merken. Tipp: Motivieren Sie sich selbst, die Bedeutung der Information zu erkennen. Ziele setzen fördert nicht nur die Konzentration, sondern auch das Gedächtnis. Im Arbeitsgedächtnis werden Informationen kurzfristig gespeichert und verarbeitet. Wenn wir ein Ziel vor Augen haben, konzentrieren wir uns stärker darauf, relevante Informationen wahrzunehmen, zu verarbeiten und im Gedächtnis zu behalten. Ziele, die uns wichtig sind, lösen emotionale Reaktionen aus. Ein Ziel hilft uns, Informationen zu strukturieren. Wenn wir zum Beispiel für eine Prüfung lernen, helfen uns bestimmte Ziele, das Lernmaterial in sinnvolle Blöcke oder Themen zu unterteilen. Diese Strukturierung hilft uns, uns zu erinnern. Wenn wir ein Ziel haben, neigen wir auch dazu, unseren Fortschritt ständig zu überwachen. Diese Selbstkontrolle und die regelmäßige Überprüfung der Informationen fördern das Langzeitgedächtnis. Das Gehirn verfügt über ein Belohnungssystem, das durch Botenstoffe wie Dopamin aktiviert wird. Wenn wir uns einem Ziel nähern oder es erreichen, wird Dopamin ausgeschüttet, das uns nicht nur ein gutes Gefühl gibt, sondern auch die kognitiven Funktionen einschließlich des Gedächtnisses stärkt. Assoziation. Die Verknüpfung neuer Informationen mit einem bereits bekannten Wissen kann helfen, sich besser zu erinnern. Mehr dazu später. Gute Erholung und Schlaf. Ein guter Schlaf ist entscheidend für die Konsolidierung von Erinnerungen. Während des Schlafes verarbeitet das Gehirn Informationen und stärkt die neuronalen Verbindungen. Beide spielen eine wichtige Rolle für die Gehirnfunktion und das Gedächtnis. Insbesondere während des Schlafs konsolidiert das Gehirn Erinnerungen. Wie funktioniert der Abruf aus dem Gedächtnis? Informationen, die in unserem Gehirn gespeichert sind, verschwinden nicht einfach. Sie sind tief in den Windungen unseres Gehirns verborgen. Wenn wir versuchen, uns an etwas zu erinnern, sendet unser Gehirn Signale durch ein Netzwerk von Nervenzellen, den Neuronen. Wenn wir Informationen lernen und speichern, bilden sich in diesen Netzwerken bestimmte Muster aus. Jedes Mal, wenn wir uns erfolgreich an etwas erinnern, wird die entsprechende Verbindung stärker, sodass der Abruf später leichter fällt. Um den Abruf von Informationen zu verbessern, ist es wichtig, das Gedächtnis kontinuierlich zu trainieren. Ein gut trainiertes Gedächtnis verfügt über dichtere und effizientere neuronale Verbindungen, die den Abruf von Informationen erleichtern. Tipp: Wenn Sie sich an etwas nicht mehr erinnern können, obwohl Sie sich sicher sind, es einmal gewusst zu haben, probieren Sie diese Technik aus. Sie heißt Entwirren. Schließlich können wir uns einen Teil unseres Lebens wie ein Knäuel vorstellen. Und wenn wir das Knäuel entwirren, kommen wir zu den Ereignissen und Informationen zurück, die uns interessieren. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Schlüssel verlegt haben, nehmen Sie sich einen Moment der Ruhe. Stellen Sie sich einen Faden vor, der mit dem letzten Mal zusammenhängt, als Sie den Schlüssel gesehen haben. Verfolgen Sie diesen Faden in Ihren Gedanken rückwärts durch die Ereignisse, die seitdem geschehen sind. Das kann Ihnen helfen, sich zu erinnern, wo Sie die Schlüssel das letzte Mal gesehen haben. Wenn es nicht sofort klappt, versuchen Sie es nach einer kurzen Pause noch einmal. Mnemotechniken für Gedächtnistraining. Erinnern und Lernen fällt leichter, wenn beide Gehirnhälften aktiviert werden, zum Beispiel indem Texte mit farbigen Markierungen, Pfeilen oder Tabellen zusammengefasst oder Rechtschreibregeln mit bildhaften Vorstellungen verknüpft werden. Mnemotechniken sind eine Gruppe von Gedächtnistechniken, die das Aufnehmen, Speichern und Abrufen von Informationen erleichtern sollen. Viele dieser Techniken können dazu beitragen, die Aktivität beider Gehirnhälften zu stimulieren und so ein ganzheitlicheres und effektiveres Lernen zu fördern. Diese Techniken nutzen das visuelle, auditive und konzeptuelle Gedächtnis des Gehirns, um das Lernen und Erinnern zu erleichtern. Im Folgenden werden einige beliebte Gedächtnistechniken und ihre Wirkungsweise vorgestellt. Visuelle Vorstellungen. Dabei werden abstrakte Konzepte in ein greifbares, leicht visualisierbares Bild übersetzt. Das Erfinden und Visualisieren dieser Bilder stimuliert die rechte Gehirnhälfte, die für die Verarbeitung von Bildern zuständig ist, während die linke Gehirnhälfte das konkrete Konzept oder die Information verarbeitet. Zum Beispiel kann man sich den Namen Herr Lauterbach besser merken, wenn man sich einen tosenden Wasserfall vorstellt. Geschichte erzählen. Bei dieser Technik werden Informationen in eine kurze Geschichte oder Anekdote eingebettet. Das Erzählen von Geschichten ist eine komplexe kognitive Aufgabe, die beide Gehirnhälften beansprucht. Die linke Hemisphäre ist für die logische Struktur und Abfolge zuständig, während die rechte Hemisphäre Emotionen, Bilder und den Gesamtzusammenhang verarbeitet. Je origineller und emotionaler die Geschichte ist, desto besser. Wenn Sie sich zum Beispiel an einen Einkaufszettel mit Äpfeln, Brot und Milch erinnern wollen, könnten Sie sich eine Geschichte ausdenken, in denen ein Apfel sprechen kann, auf einem Stück Brot als Surfbrett reitet und in einem Meer aus Milch surft. Reim und Rhythmus. Informationen werden in Form von Reimen oder Liedern dargestellt, da melodische und rhythmische Muster leichter zu merken sind. Zum Beispiel: Trenne nie ST, denn es tut ihm weh. Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Akronyme und Akrostika. Ein Akronym ist ein Wort, das aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildet wird. Ein Beispiel: Sie sind im Supermarkt und wollen 4 Dinge kaufen: Käse, Orangensaft, Radieschen und Birnen. Dann bilden Sie aus den Anfangsbuchstaben das Akronym KORB. Ähnlich wie bei Akronymen bildet man bei Akrostichen einen ganzen Satz, um sich Dinge und Informationen besser merken zu können. Zum Beispiel mit dem Klassiker der Planeten, die um unsere Sonne kreisen. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten für Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Auch wenn Pluto inzwischen als Planet disqualifiziert ist, kann man sich Fakten durch Reime gut merken. Weitere Beispiele: Nie ohne Seife waschen. Damit kann man sich die Himmelsrichtungen im Uhrzeigersinn merken: Nord, Ost, Süd, West. Um sich die Saiten einer Gitarre zu merken, lernt man den Satz: Ein Anfänger der Gitarre hat Eifer. Loki-Methode. Diese Technik stammt aus der Antike und ist auch als Gedächtnispalast bekannt. Der Name leitet sich vom lateinischen Wort locus, Ort, ab. Dabei werden zu lernende Informationen mit bestimmten Orten oder Wegen verknüpft, die man gut kennt. Das räumliche Vorstellungsvermögen, das in der rechten Gehirnhälfte verankert ist, wird hier besonders angesprochen. Bewegt man sich dann gedanklich durch diesen Ort oder Weg, ruft man die verknüpften Informationen ab. So funktioniert es. Wenn man sich zum Beispiel die Informationen A, B, C, D und E merken muss, legt man diese Informationen auf den Weg. Platzieren Sie A, B, C, D und E an bestimmten Punkten des Pfades und gehen Sie den Pfad in Ihrem Kopf durch. Der Pfad kann auch ein Raum sein, den Sie kennen, in dem Sie alle Fakten, Zahlen und Daten an bestimmten Stellen im Raum platzieren. Methode der Zahlensymbole. Bei dieser Technik werden Zahlen mit bestimmten Bildern oder Begriffen in Verbindung gebracht. Zum Beispiel könnte die Zahl 1 mit einem Eichhörnchen und die Zahl 2 mit einem Schwan assoziiert werden, weil sie ähnlich aussehen. Die 3 mit einem Dreirad, die 4 mit einem Kleeblatt und so weiter. Um sich eine Reihe von Zahlen zu merken, kann man sich eine Geschichte oder ein Bild mit entsprechenden Symbolen ausdenken. Die Anwendung von Eselsbrücken kann anfangs etwas schwierig sein, aber mit der Zeit werden sie zu einem wertvollen Hilfsmittel, um Informationen effektiv und dauerhaft zu speichern. Es sollte auch erwähnt werden, dass der Prozess des Erfindens einer Mnemotechnik an sich bereits hilfreich ist, um sich Informationen zu merken, da er eine aktive Auseinandersetzung mit dem Lernstoff erfordert. Sprachen meistern. Gedächtnistechniken für effektives Vokabel- und Regeltraining. Lassen Sie uns zum Schluss noch gesondert auf einen Bereich eingehen, in dem ein gutes Gedächtnis besonders wichtig ist: das Erlernen von Fremdsprachen. Das Erlernen einer Fremdsprache kann eine herausfordernde, aber auch lohnende Aufgabe sein. Um sich Wörter und Regeln effektiv einzuprägen, ist es hilfreich, verschiedene Gedächtnistechniken und Strategien zu kombinieren. Hier sind einige Tipps, die Sie in Ihre Sprachlernroutine integrieren können. Visualisierung. Stellen Sie sich das Wort, das Sie lernen möchten, bildlich vor. Wenn Sie zum Beispiel das spanische Wort puerta, Tür, lernen, stellen Sie sich eine Tür vor. Diese bildliche Vorstellung hilft der rechten Gehirnhälfte, die Informationen besser zu speichern. Reime und Lieder. Verwenden Sie Lieder in der Fremdsprache, um Vokabeln und Grammatik zu lernen. Oft ist es leichter, sich an die Worte eines Liedes zu erinnern, als an isolierte Vokabeln. Assoziieren. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem neuen Wort und einem Wort oder Bild her, das Sie bereits kennen. Zum Beispiel kann das französische Wort Chapeau, Hut, mit einer Mütze, die einen Schatten wirft, visualisiert werden. Gedächtnispalast. Verbinden Sie Wörter oder Sätze mit Orten, die Sie gut kennen, wie zum Beispiel Ihr Zuhause. Wenn Sie durch Ihr mentales Haus gehen, werden Sie sich an die Wörter erinnern, die mit jedem Raum oder Objekt verbunden sind. Lernen Sie mit Ziel. Setzen Sie sich beim Lernen ein klares Ziel. Das fokussiert Ihre Aufmerksamkeit und hilft Ihnen, sich besser zu konzentrieren und zu erinnern. Versuchen Sie, die Sprache in realen Kontexten anzuwenden, indem Sie sprechen, schreiben, lesen und hören. Dies fördert die Verknüpfung von Konzepten und verbessert das Verständnis. Wenn Sie verschiedene Lernmaterialien wie Bücher, Apps, Podcasts und Filme verwenden, sprechen Sie verschiedene Sinneskanäle und Teile des Gehirns an und fördern ein tieferes Verständnis. Das Wichtigste beim Erlernen einer Fremdsprache ist regelmäßiges Üben und Wiederholen. Wenn Sie verschiedene Gedächtnistechniken kombinieren und aktiv in das Lernen eintauchen, können Sie Ihre Fähigkeiten effizienter entwickeln und die Sprache erfolgreich meistern. Kapitel 4: Analysefähigkeit und kritisches Denken fördern. Analytisches Denken. Was ist das eigentlich? Denken ist unser inneres Werkzeug, um Informationen, die wir über unsere Sinne aufnehmen, zu sortieren, zu interpretieren und zu nutzen. Es geht dabei um einen Mix aus Prozessen, die es uns ermöglichen, Neues zu lernen, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen und kreativ zu sein. Logisches oder analytisches Denken kommt ins Spiel, wenn wir Infos und Argumente geordnet und schlüssig durchleuchten. Wir zerlegen Informationen in ihre Einzelteile, um ihre Beziehungen und Bedeutungen zu erfassen. Wenn wir analytisch denken, dann grübeln wir nicht nur darüber nach, was das Problem eigentlich ist, sondern schauen es uns von allen Seiten an und arbeiten uns dann logisch zur Lösung vor. Dieser Ansatz hilft uns, Schlussfolgerungen zu ziehen und Lösungen zu entwickeln, die auf Fakten und Beweisen basieren. Kritisches Denken ist eine spezielle Form des analytischen Denkens. Hier geht es darum, Informationen objektiv zu analysieren und auf dieser Grundlage zu handeln. Kritisches Denken bedeutet, Informationen nicht einfach hinzunehmen, sondern aktiv zwischen Wahrheit und Fiktion zu unterscheiden, Fakten zu überprüfen und Argumente sorgfältig zu bewerten. Eine vielseitige Analyse ermöglicht es uns, fundierte Entscheidungen zu treffen und unsere Standpunkte überzeugend zu vertreten. Der Prozess des logischen Denkens läuft typischerweise folgendermaßen ab. Wir nehmen ein Problem wahr, wir grenzen es ein, zerlegen es und sammeln Fakten, wir betrachten jedes Element rational und von verschiedenen Perspektiven, wir bedenken verschiedene Lösungen und prüfen ihre Effektivität. Auch wenn Intelligenztests gerne auf analytisches Denken abzielen, weil es gut messbar ist, ist es nur ein Teil der Intelligenz. Aber jeder von uns kann seine Fähigkeit zum logischen Denken entwickeln. Warum jeder analytisches Denken braucht. Logisch-analytisches Denken ist nicht nur in der Theorie nützlich. Unabhängig von unserem Beruf oder Tätigkeitsbereich ist es ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Ob im Supermarkt, beim Preisvergleich, bei der Renditeberechnung von Geldanlagen oder im Beruf bei der Lösung komplexer Probleme. Überall ist diese Art des Denkens gefragt. Die Regeln der Logik und der Mathematik lassen sich auf den Alltag übertragen und zur Lösung von Problemen einsetzen. In der Schule zum Beispiel hilft uns analytisches Denken, neuen Stoff zu verstehen und komplexe Texte zu erfassen. Rechtsanwälte nutzen es, um Rechtsfälle durchzuspielen und Wirtschafts- und Finanzexperten müssen damit Prognosen und Analysen erstellen. Auch im Marketing ist es unverzichtbar, um beispielsweise mit Big Data erfolgreiche Verkaufsstrategien zu entwickeln oder Kundengruppen in sozialen Netzwerken gezielt anzusprechen. Sie erleichtern die Planung, die Einhaltung von Fristen und die Verteilung von Aufgaben. Im Alltag schützt uns analytisches Denken vor Betrug und macht uns immun gegen Manipulation. Es hilft uns, Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen und Echtes von Falschem zu unterscheiden. Analytische Fähigkeiten verbessern auch unsere Kommunikation. Sie helfen uns, emotionale Reaktionen von objektiven Fakten zu trennen und persönliche Grenzen zu setzen. Sie fördern auch die Selbstreflexion und Selbstkontrolle, wodurch wir überzeugender argumentieren und klügere Entscheidungen treffen können. Analytisches Denken ermutigt uns, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. Es handelt sich um ein Instrument, das uns bewusster und unabhängiger von der Meinung anderer macht, wenn diese nicht auf objektiven Beweisen beruht. Wie Sie analytische Fähigkeiten und kritisches Denken entwickeln können. Die Entwicklung der Fähigkeit zum kritischen Denken erfordert Anstrengung und Übung. Aber es ist eine wertvolle Fähigkeit, die uns hilft, informierter, unabhängiger und intelligenter in unseren Entscheidungen zu werden. Methoden zur Entwicklung des logisch-kritischen Denkens. Stellen Sie immer Fragen. Lernen Sie, Informationen, die Ihnen präsentiert werden, kritisch zu hinterfragen. Wenn Sie einen Text analysieren oder einen Nachrichtenartikel lesen, fragen Sie sich, warum ist das so? Gibt es dafür Beweise? Könnte es eine andere Erklärung geben? Könnte der Autor Hintergedanken haben oder voreingenommen sein? Welche Daten stützen oder widerlegen die Argumentation? Beispiel: In einem Artikel steht, dass Menschen, die viel Wasser trinken, gesünder sind. Aber wurde dies durch eine Studie belegt? Gab es Kontrollgruppen? Übung: Lesen Sie einen Zeitungsartikel und unterstreichen Sie alle Aussagen, die einer genaueren Überprüfung bedürfen. lesen und analysieren Sie wissenschaftliche Artikel. Dies fördert auch Ihr kritisches Denken. Beachten Sie, wie der Artikel aufgebaut ist, aus welchen Teilen er besteht. Überlegen Sie nach dem Lesen, was sind die Schlüsselbegriffe des Textes? Was sind die wichtigsten Gedanken und Schlussfolgerungen des Autors? Wie ist die Argumentation aufgebaut? Auf welche Fakten und Annahmen stützt der Autor seine Schlussfolgerungen? Suchen Sie auch nach Texten, die sich mit den Grundlagen der formalen Logik und den Methoden des Argumentationsaufbaus beschäftigen. Problemlöseaufgaben und Denkspiele. Beschäftigen Sie sich regelmäßig mit Rätseln, Logikspielen oder mathematischen Herausforderungen. Dies hilft Ihnen, Verbindungen zwischen Ideen, Argumenten und Fakten herzustellen. Lösen Sie Puzzles, Sudoku, spielen Sie Logikspiele und Schach. Strategische Gesellschaftsspiele können ebenfalls beim Planen und Entwickeln von Strategien nützlich sein, ebenso wie bei der Kommunikation innerhalb einer Gruppe. Nehmen Sie an Diskussionen und Debatten teil. Das Argumentieren und Verteidigen Ihrer Ansichten gegenüber anderen schärft Ihre kritische Denkweise. Dies verbessert auch Ihre Fähigkeit, Argumente zu analysieren und zu bewerten. Versuchen Sie auch, die Positionen anderer zu verstehen, um Empathie zu entwickeln und Ihre eigenen Vorurteile zu überwinden. Es kann lehrreich sein, sich qualitativ hochwertige Diskussionssendungen im Fernsehen anzusehen, um zu analysieren, wie Argumente aufgebaut und präsentiert werden. Praktizieren Sie tägliche Reflexion. Nehmen Sie sich Zeit, um über Ihre Entscheidungen für den Tag nachzudenken und die Gründe dafür zu analysieren. Beispiel: Sie entschieden sich, heute mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Am Abend überlegen Sie, warum Sie sich dafür entschieden. Weil es sonnig war, weil Sie sich bewegen wollten oder weil das Fahrrad schneller ist. Aufgabe: Schreiben Sie jeden Abend 3 Entscheidungen des Tages auf und denken Sie über die Gründe nach, die zu diesen Entscheidungen führten. Lernen Sie Programmieren. Ein Grundkurs in Programmieren kann nicht nur eine neue Karriere eröffnen, sondern auch Ihre analytischen Fähigkeiten verbessern. Recherchieren Sie vielfältig. Das Lesen einer Vielzahl von Informationsquellen, sowohl in gedruckter Form als auch online, wird Ihnen helfen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und Informationen umfassend zu bewerten. Versuchen Sie nicht nur das Material zu lesen, dem Sie zustimmen, sondern auch die gegensätzlichen Standpunkte, um die Argumente der verschiedenen Seiten besser zu verstehen. Orientierung in der Informationsflut. Ein kritischer Blick auf Nachrichten und Werbung. Immer wieder stehen wir vor der Herausforderung, Infos, die auf uns einströmen, zu hinterfragen. Bei der täglichen Infoflut ist es wichtig, dass wir lernen, Nachrichten und Co. auf den Prüfstand zu stellen. Ob es jetzt um den neuesten Smartphone-Kauf geht oder um politische Ansichten, kritisch bleiben ist die Devise. Passen Sie besonders auf, wenn eine Sendung oder ein Artikel völlig einseitig ist oder eine Gruppe schlecht macht. Hier einige Punkte, die Sie in Ihre Überlegungen einbeziehen sollten. Erstens: Warum genau wird das behauptet? Was steckt dahinter? Untersuchen Sie die Gründe und Motive hinter einer Information oder Behauptung. Das hilft, den Kontext zu verstehen und voreilige Schlüsse zu vermeiden. Zweitens: Welche Belege gibt es dafür? Checken Sie die Quelle. Ist sie vertrauenswürdig? Sind die Infos gut belegt? Bei der Flut von Fake News ist es wichtig, Informationen zu überprüfen, bevor man sie für bare Münze nimmt. Schauen Sie, ob andere Quellen dasselbe sagen. Drittens: Könnte es eine andere Erklärung und Sichtweise geben? Betrachten Sie das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln. Vielleicht gibt es eine andere Erklärung. Bevor Sie eine Information ablehnen oder akzeptieren, versuchen Sie, die Sichtweise der anderen zu verstehen. Warum könnten Sie diese Meinung haben? Viertens: Weiterführende Fragen stellen. Was fehlt? Überlegen Sie, welche Informationen oder Kontexte fehlen, die das Verständnis vertiefen würden. Wie passt das zu dem, was ich schon weiß? Vergleichen Sie das Neue mit Ihrem bisherigen Wissen. Gibt es Konflikte? Wenn ja, warum könnte das so sein? Kritisches Hinterfragen ist nicht nur für Ihr Denken gut, sondern auch für Ihre Allgemeinbildung. Es hilft Ihnen, klügere Entscheidungen zu treffen und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen Ansichten zu überdenken. Praktische Übungen zur Stärkung der Logik und des kritischen Denkens. Hier finden Sie Beispiele für praktische Übungen, die Ihren Verstand herausfordern und Ihr logisches sowie kritisches Denken schärfen werden. Mathematische Logik trainieren. Übung: Nutzen Sie die Grundrechenarten Plus, Minus, Mal, Geteilt und die vorgegebenen Zahlen, um eine Rechnung mit dem Ergebnis 18 zu erstellen. A 4, 5, 2, B 6, 3, 2, C 1, 5, 3, D 9, 4, 3, 3, E 8, 4, 3, 2. Wenn-Dann-Aussagen formulieren. Beispiel: Wenn es regnet, nehme ich einen Regenschirm mit. Übung: Erstellen Sie 5 solche Wenn-Dann-Aussagen, die auf Ihren Alltag zutreffen. Syllogismen analysieren. Ein Syllogismus ist eine logische Schlussfolgerung aus 2 Prämissen. Beide Voraussetzungen müssen wahr sein. Beispiel: Alle Vögel können fliegen. Ein Strauß ist ein Vogel. Kann ein Strauß fliegen? Aufgabe: Identifizieren Sie den Fehler in diesem Syllogismus. Fehlschlüsse und falsche Zusammenhänge aufdecken. Beispiel: Ich habe am Morgen einen Talisman getragen und am Nachmittag im Lotto gewonnen. Der Talisman bringt also Glück. Aufgabe: Identifizieren Sie den Fehlschluss in dieser Aussage und erläutern Sie, warum es sich dabei um einen Fehlschluss handelt. Logikrätsel lösen. Aufgabe: Finden Sie die Lösung zu diesen klassischen Rätseln. Es gibt 2 Türen. Hinter der einen ist ein Tiger, hinter der anderen die Freiheit. Ein Wächter, der immer die Wahrheit sagt, bewacht eine Tür und ein Wächter, der immer lügt, bewacht die andere. Welche eine Frage können Sie stellen, um sicherzugehen, dass Sie die Tür zur Freiheit wählen? Eine Mutter hat 2 leibliche Töchter, die im selben Jahr, am selben Tag, zur selben Stunde geboren wurden und trotzdem keine Zwillinge sind. Wie kann das sein? Formales Argumentieren üben. Beispiel: Wenn ich jeden Tag trainiere, werde ich fitter. Ich trainiere jeden Tag, also werde ich fitter. Übung: Entwickeln Sie ein formales Argument zu einem Thema Ihrer Wahl, wie zum Beispiel die Entwicklung von Intelligenz, die Bedeutung von regelmäßigem Sport und einem gesunden Lebensstil, die Vorteile, viel Geld zu haben. Sammeln Sie in jedem Fall nicht nur Argumente dafür, sondern auch dagegen. Kritisches Denken und Selbstreflexion als Strategien für ein erfülltes Leben. Die Fähigkeit, kritisch zu denken, ermöglicht es Ihnen auch, Ihr Leben effektiver zu gestalten. Die folgenden Methoden werden Ihnen helfen, nicht nur Ihr kritisches Denken zu schärfen, sondern auch viele Dinge in Ihrem Leben mit anderen Augen zu sehen. Zweischrittiges Vorausplanen. Diese Methode ermutigt dazu, das eigene Leben strategisch zu planen. Schreiben Sie mehrere wünschenswerte Szenarien für Ihr Leben auf und stellen Sie einen Plan auf, wie Sie sie Schritt für Schritt erreichen können. Beginnen Sie damit, Ihre Visionen klar zu definieren. Überlegen Sie dann, welche konkrete Schritte notwendig sind, um diese Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn es beispielsweise Ihr Ziel ist, eine Fremdsprache zu lernen, könnten die ersten Schritte darin bestehen, einen Sprachkurs zu besuchen und täglich zu üben. Der zweite Schritt wäre dann, diese Sprache in einem Land zu praktizieren, in dem sie gesprochen wird. Die Vorteile dieser Methode liegen in der Entwicklung eines strategischen Denkens, das auch die langfristigen Folgen unseres Handelns berücksichtigt. Erstellen Sie eine Liste mit unnötigen Aufgaben. Bei dieser Methode geht es darum, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Teilen Sie ein Blatt Papier in 4 Quadranten ein und ordnen Sie Ihre beruflichen und persönlichen Aufgaben entsprechend an. Dabei ist es wichtig, jede Aufgabe kritisch zu hinterfragen. Welche Konsequenzen hat die Erledigung oder Nichterledigung? Könnte eine andere Person die Aufgabe übernehmen? Quadrant 1. Dringend und wichtig. Hier sollten Aufgaben stehen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern und zur Zielerreichung beitragen. Dies können kritische Situationen, Probleme und Projekte mit einem dringenden Termin sein. Quadrant 2. Wichtig, aber nicht dringlich. Hier sind Aufgaben für die langfristige Planung, die für ihren Erfolg entscheidend sind. Dazu gehören wichtige, aber nicht dringende Projekte, die Pflege von Beziehungen, die Verbesserung von Fähigkeiten wie kritisches Denken oder Konzentration, die Erschließung neuer Möglichkeiten, Planung, Ruhe und Erholung sowie die Pflege der Gesundheit. Quadrant 3. Dringend, aber nicht wichtig. Aufgaben, die dringend erscheinen, aber nicht wesentlich sind und daher auch delegiert werden sollten. Dazu gehören belanglose Gespräche, unwichtige und uninteressante Besprechungen. Quadrant 4. Weder dringend noch wichtig. Hier finden sich unwichtige Aufgaben und Zeitverschwendungen, die vermieden werden sollten. Dazu gehört zum Beispiel das mehrmalige Durchsehen von Social-Media-Feeds am Tag und so weiter. Durch das Aussortieren dieser Aufgaben gewinnt man Zeit für das, was wirklich zählt. Um effektiver zu arbeiten und zu leben, sollte man die meiste Zeit im Quadrant 2 verbringen, da dies langfristig zu einem effektiven und ausgeglichenen Zeitmanagement führt. Eigene einschränkende Überzeugungen analysieren. Wählen Sie 3 selbstkritische Aussagen aus, wie zum Beispiel: Ich bin nicht klug genug. Schritt 1. Stellen Sie sich zunächst zu jeder Aussage die folgenden Fragen. Warum glaube ich, dass ich das über mich weiß? Welche Beweise gibt es dafür? Zum Beispiel: Ich bin nicht klug genug, weil ich schlecht in der Schule war und mein Vater das auch immer gesagt hat. Ich bin nicht klug genug, ich habe bei der Arbeit eine schlechte Präsentation gemacht. Ist die Quelle dieser Bewertung verlässlich? Zum Beispiel: Sollte man das Urteil einer einzelnen Person über den eigenen Intellekt als absolut ansehen? Welche verborgenen Motive könnte diese Person gehabt haben, mich so zu bezeichnen? Zum Beispiel: Wollte vielleicht mein Vater meinen Ehrgeiz anregen? Gibt es wirklich genug Beweise dafür? Zum Beispiel: Ich habe bei der Arbeit eine schlechte Präsentation gemacht. Bedeutet das, dass ich dumm bin oder bin ich einfach nur faul oder war es die erste Präsentation meines Lebens? Sind die Kriterien für diese Bewertung korrekt? Zum Beispiel: Waren alle intelligenten Menschen gute Schüler? Arbeiten alle begabten Menschen schnell? Bedeutet das, dass ich in anderen Bereichen keine Stärken habe? Wie kann man diese Behauptung widerlegen? Gibt es auch Gegenargumente? Zum Beispiel: Gibt es viele berühmte Menschen, die in der Schule nicht erfolgreich waren und trotzdem als intelligente und erfolgreiche Menschen ihrer Zeit galten? In welchen Situationen habe ich mich selbst als intelligent und begabt erlebt? Welche Menschen äußerten sich positiv über meine Fähigkeiten? Erstellen Sie eine Liste von Argumenten, die für Ihre Intelligenz sprechen. Was sind Ihre Stärken, die Sie einzigartig machen? Denken Sie an die verschiedenen Arten von Intelligenz. Vielleicht sind Ihre Stärken emotionale Intelligenz, musikalische Begabung oder räumliches Denken. Wenn Sie Ihre Stärken noch nicht kennen, heißt das nur, dass Sie sich selbst noch nicht genug kennen. Schritt 2. Überprüfen Sie die Auswirkungen Ihrer negativen Überzeugungen. Überlegen Sie, wie diese negativen Überzeugungen Ihr Leben beeinflussen. Schreiben Sie mindestens 3 negative Konsequenzen auf. Nehmen wir zum Beispiel die Überzeugung: Ich bin nicht klug genug, ich werde nie einen guten Job und viel Geld bekommen. Jetzt geht es darum, die daraus resultierenden Schlussfolgerungen zu überprüfen. Stimmt es, dass nur die Intelligenten gute Jobs bekommen? Oder gibt es auch erfolgreiche Menschen mit einem hohen emotionalen Intelligenzquotienten oder gutem Geschmack? Ist Intellekt wirklich notwendig, um reich und glücklich zu sein? Vielleicht sollten Sie einfach das Arbeitsfeld wechseln und sich auf Ihre Stärken konzentrieren. Zuletzt schreiben Sie 3 Konsequenzen auf, die sich ergeben, wenn Sie Ihre negative Überzeugung über sich selbst ändern oder einfach vergessen. Durch die kritische Betrachtung und Dekonstruktion Ihrer negativen Glaubenssätze können Sie die Fesseln lösen, die Sie daran hindern, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Durch diese Methode entwickeln Sie ein tieferes Verständnis Ihrer wahren Fähigkeiten und können beginnen, Ihr Leben freier und selbstbestimmter zu gestalten. Fehler und Misserfolge analysieren. Manchmal haben wir alle das Gefühl, einen großen Fehler im Leben gemacht zu haben oder machen uns schon lange Gedanken über einen Misserfolg. Diese Methode hilft Ihnen, die Situation zu analysieren und loszulassen. Schritt 1. Beschreiben Sie die Situation. Was ist genau passiert? Beschreiben Sie den Fehler oder das Versagen so objektiv wie möglich. Warum ist das passiert? Suchen Sie nach den Ursachen. Waren es äußere Umstände, eine Fehleinschätzung, mangelnde Informationen oder Ihre emotionale Reaktion? Was waren die unmittelbaren Folgen? Identifizieren Sie die Konsequenzen, die sich direkt aus dem Fehler ergaben. Schritt 2. Alternativen aufzeigen. Welche Handlungsalternativen wären möglich gewesen? Überlegen Sie, was Sie anders hätten machen können. War die bessere Alternative realistisch? Überlegen Sie, ob Sie in dem Moment tatsächlich die Fähigkeiten, also Wissen, Fertigkeiten, emotionale Stabilität hatten, anders zu handeln. Schritt 3. Erfahrungen extrahieren. Was kann ich aus diesem Fehler lernen? Identifizieren Sie die Lektionen, die Ihnen helfen können, ähnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden. Gibt es Gründe, für das Scheitern dankbar zu sein? Manchmal führen Fehler zu wertvollen Einsichten und Lernmomenten. Versuchen Sie, diese auch in Ihrer Situation zu finden. Wie kann ich meine neuen Einsichten nutzen? Planen Sie, wie Sie das Gelernte umsetzen können. Entwickeln Sie Strategien und legen Sie konkrete Schritte fest. Schritt 4. Loslassen. Akzeptieren. Erkennen Sie an, dass Fehler zum Menschsein gehören und dass jeder Fehler eine Chance zum Wachstum bietet. Sich verzeihen. Seien Sie nachsichtig mit sich selbst. Fehler zu machen bedeutet nicht, dass man als Person versagt hat. Weitergehen. Setzen Sie sich neue Ziele oder passen Sie bestehende an und konzentrieren Sie Ihre Energie auf die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse. Den Einfluss von Emotionen auf das Denken reduzieren. Der renommierte Psychologe Daniel Kahneman spricht in seinem berühmten Werk Schnelles Denken, Langsames Denken von zwei grundlegenden menschlichen Denksystemen. System 1, das intuitiv, schnell und emotional ist, und System 2, das langsam, überlegt und rational agiert. System 1 beeinflusst oft unbemerkt unser rationales Denken, indem es erste Eindrücke und Emotionen direkt auf die Überzeugungen und Entscheidungen von System 2 überträgt. Warum aber handeln wir in Stressmomenten irrational und ist es möglich, einen kühlen Kopf zu bewahren? Wie können wir die Dominanz der Emotionen abschwächen? Der Grund liegt in einer uralten Abwehrreaktion, die durch den Kampf- oder Fluchtmodus gekennzeichnet ist. In solchen Momenten dominieren Hormone wie Adrenalin, die diese Reaktion auslösen. Müssen wir zunächst die Adrenalinreaktion überwinden und ein Gefühl der Sicherheit herstellen. Hier einige Techniken, die dabei helfen können. Tiefes Atmen mit Konzentration auf das Ausatmen. Die Atmung ist ein mächtiges Werkzeug zur Regulierung unseres Nervensystems. Durch tiefes Atmen, insbesondere durch längeres Ausatmen, können wir den Parasympathikus aktivieren, den Teil des Nervensystems, der uns hilft, uns zu entspannen und zu beruhigen. Diese Art der Atmung signalisiert dem Körper, dass keine unmittelbare Gefahr besteht und er in den Ruhezustand zurückkehren kann. Verankerungstechniken. Verankerung kann durch eine körperliche Berührung oder die mentale Fokussierung auf ein Objekt oder einen Gegenstand mit beruhigender Wirkung erreicht werden. Dies hilft, die Aufmerksamkeit von belastenden Gedanken abzulenken und den Geist in den gegenwärtigen Moment zurückzubringen. Meditation. Regelmäßiges Meditieren kann die Stressresistenz erhöhen. Meditation fördert die Selbstwahrnehmung und hilft, den Automatismus von System 1 zu erkennen und zu unterbrechen. Sie ermöglicht es uns, einen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu schaffen, indem wir eine bewusste Wahl treffen können, wie wir reagieren wollen. Indem wir lernen, unsere emotionale Reaktivität zu reduzieren, können wir einen Zustand erreichen, in dem unser rationales Denken, unser System 2, die Oberhand gewinnt. Dadurch können wir auch in Stresssituationen effektiver handeln und Entscheidungen treffen. Kapitel 5: Kreativ werden. Feuerwerk im Kopf. Die moderne Welt verändert sich mit atemberaubender Geschwindigkeit. Eine der wichtigsten Eigenschaften, um in dieser Welt erfolgreich zu sein, ist die Fähigkeit, sich ständig weiterzuentwickeln, neue Wege zu finden, sich anzupassen und auf Situationen zu reagieren. Dazu brauchen wir Flexibilität im Denken und Kreativität. Eigenschaften, die eng miteinander verbunden sind. Wer ungewohnte Wege geht, ist oft glücklicher und erfolgreicher. Was ist Kreativität und woher kommt sie? Kreativität ist die Fähigkeit, Neues zu erschaffen, bestehende Muster zu durchbrechen und originelle Ideen, Lösungen oder Kunstwerke hervorzubringen. Sie ist eine Kombination aus bewusstem und unbewusstem Denken und die Fähigkeit, Wissen, Erfahrung und Intuition zu kombinieren. Auch eine Portion Neugier fördert kreatives Denken. Kreativ ist, wer nicht nur mehr Ideen als andere produziert, sondern auch vielfältigere und originellere. Aber wenn man beobachtet, wie fantasievoll Kinder spielen können und wie viele Ideen sie im Kopf haben, dann erkennt man, dass es eine Zeit gab, in der jeder kreativ war. Wir verlernten es nur mit der Zeit. Kreativität braucht immer beide Gehirnhälften. In unserer Gesellschaft wurde sehr lange nur die linke Gehirnhälfte gefördert, in der das logische Denken, die Zahlen und die verbale Sprache verankert sind. Wenn aber beide aktiv sind, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wie andere Fähigkeiten auch, kann Kreativität durch Übung gefördert werden. Hier ist die erste. Überlegen Sie, was man mit einer Plastikkarte alles machen kann. Zum Beispiel als Lesezeichen, als Vorlage zum Zeichnen von Rechtecken, als Teil einer Grußkarte benutzen und so weiter und so fort. Finden Sie ungewöhnliche Verwendungsmöglichkeiten für Zahnbürste, Bleistift, Löffel, Schwamm, Taschentuch. Wählen Sie mehr alltägliche Dinge aus Ihrer Umgebung und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Die Prinzipien des kreativen Lebens: Offenheit und Neugierde. Seien Sie neugierig und offen für neue Erfahrungen, Ideen und Perspektiven. Umgebung ändern. Ein Wechsel der Umgebung oder sogar der Dekoration des Arbeitsplatzes kann neue Denkansätze fördern. Versuchen Sie, öfter neue Orte zu besuchen, sei es ein Park in einem abgelegenen Stadtteil, in dem Sie noch nie waren, oder ein neues Urlaubsziel. Künstlerisches Rendezvous. Dies ist eine Methode der Schriftstellerin Julia Cameron, bekannt als Autorin des Bestsellers »Der Weg des Künstlers«. Sie betont, wie wichtig es ist, sich mindestens einmal pro Woche Zeit für sich selbst zu nehmen und etwas zu tun, das die innere Kreativität nährt. Sei es ein Museums- oder Theaterbesuch, ein Spaziergang in einem schönen Park oder das Hören von Musik. Diese Tätigkeit soll Freude, Inspiration und ästhetischen Genuss vermitteln. Ständiges Lernen. Eignen Sie sich neues Wissen an. Besuchen Sie Workshops oder lesen Sie Bücher über Themen, die nicht zu Ihrem Fachgebiet gehören. Hier sind 6 Ideen für neue Hobbys, die auch dafür bekannt sind, kreative Fähigkeiten zu fördern. Theaterimprovisation. Diese Kunstform fördert flexibles Denken, spontane Problemlösung und die Fähigkeit, auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren. Sie lehrt auch das Zuhören und die Zusammenarbeit mit anderen. Zeichnen und Malen. Insbesondere die Methode des Zeichnens mit der rechten Gehirnhälfte zielt darauf ab, das logische, sprachorientierte Denken zu umgehen und stattdessen die visuelle, intuitive Wahrnehmung zu aktivieren. Ein Musikinstrument spielen oder komponieren. Musik ist eine universelle Sprache, die verschiedene Bereiche des Gehirns aktiviert und vernetzt. Das Erlernen eines Instruments oder das Experimentieren mit Komposition und Songwriting kann neue Formen kreativen Denkens anregen. Kreatives Schreiben. Ob Lyrik, Prosa oder einfach nur freies Schreiben, die Auseinandersetzung mit Wörtern und das Verfassen von Texten kann die Kreativität fördern und hilft oft, Gedanken und Gefühle auf innovative Weise auszudrücken. Kreatives Kochen oder Backen. Kulinarische Kunst erfordert Präzision und Experimentierfreude. Auch das Ausprobieren neuer Rezepte und Zutatenkombinationen oder das kreative Anrichten von Speisen kann die Kreativität fördern. Praktische Methoden zur Steigerung der Kreativität. Sie können diese Übungen und Methoden direkt am Arbeitsplatz durchführen, während Sie Ihre täglichen Aufgaben erledigen oder sie in Ihr mentales Training einbauen. Mindmapping. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und schreiben Sie ein zentrales Wort oder eine Idee in die Mitte. Verzweigen Sie dann Gedanken und Ideen von diesem zentralen Punkt aus. Dies hilft, Gedanken zu organisieren und neue Verbindungen herzustellen. Dies ist ein guter erster Schritt, wenn Sie einen Artikel, einen Bericht oder sogar ein Buch vorbereiten. Angenommen, Sie möchten einen Aufsatz über das Thema Intelligenz entwickeln schreiben. Schreiben Sie das Wort Intelligenz in die Mitte. Von dort gehen Pfeile zu den Wörtern Gedächtnis, Aufmerksamkeit, logisches Denken, Kreativität, gesunder Lebensstil, Ziele setzen und so weiter. Jedes dieser Wörter kann auch mit weiteren Assoziationen verbunden werden. Was wäre, wenn? Spiel. Fordern Sie sich selbst heraus, indem Sie eine Reihe von Was-wäre-wenn-Fragen stellen, bei denen der Status quo in Frage gestellt wird. Dadurch wird das Gehirn angeregt, über herkömmliche Grenzen hinauszudenken. Versuchen Sie, tägliche Aufgaben auf einem völlig anderen Weg zu erledigen. Das einfachste Beispiel: Nehmen Sie heute einen anderen Weg zur Arbeit. Oder probieren Sie beim Shoppen wenigstens ein paar Kleidungsstücke in einem Stil an, den Sie nicht gewohnt sind. Gezielte Defokussierung. Manchmal entstehen die besten Ideen, wenn man sich eine Auszeit von einer Aufgabe nimmt und sie später mit frischem Blick wieder aufgreift. Deshalb sollten wir uns bei intensiver Arbeit oder im Alltag Zeiten nehmen, in denen wir bewusst unkonzentriert sind und unsere Gedanken schweifen lassen. Diese unfokussierten Zustände können zu kreativen Durchbrüchen führen, da unser Gehirn in dieser Zeit Informationen verknüpft und neue Ideen bildet. Hier sind einige Tipps, wie man Defokussierung für die Ideenfindung nutzen kann. Während oder nach jedem dieser Momente können Ihnen großartige Ideen kommen. Geben Sie sich die Erlaubnis, Pausen zu machen und nichts zu tun. Diese Zeit ist nicht unproduktiv, sondern ermöglicht es dem Gehirn, auf Ideen zu kommen. Beschäftigen Sie sich mit Tätigkeiten, die nicht Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern, wie zum Beispiel Spazierengehen, Duschen oder Hausarbeit. Diese Tätigkeiten können den Geist entspannen und den kreativen Gedankenfluss fördern. Wenn Sie lange im Büro oder zu Hause arbeiten, gehen Sie nach draußen und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Himmel über Ihnen, auf natürliche Objekte, auf Menschen, denen Sie begegnen, ohne sich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Erinnern Sie sich, dass wir diese Methode bereits im Kapitel über Aufmerksamkeitstraining besprachen? Auch mitten in einem anstrengenden Tag, wenn Ihr Gehirn mit Aufgaben überlastet ist und Ihnen das Denken bereits schwerfällt, können Sie sich 15 Minuten Zeit nehmen, um zu meditieren. Meditieren Sie, um Ihren Geist zu beruhigen und Raum für neue Ideen zu schaffen. Defokussierung bedeutet, die strengen Gesetze des zielgerichteten Denkens zu lockern und den Gedanken freien Lauf zu lassen. So können unerwartete Zusammenhänge und Ideen entdeckt werden, die sonst im ständigen Fluss der Fokussierung untergehen würden. Freies Schreiben. Setzen Sie sich 10 Minuten lang hin und schreiben Sie alles auf, was Ihnen in den Sinn kommt, ohne sich um Grammatik oder Rechtschreibung zu kümmern. Dies kann helfen, den kreativen Fluss anzuregen. Sie können auch eine Methode von Julia Cameron anwenden. Sie heißt Morgenseiten. Dabei geht es darum, direkt nach dem Aufwachen 3 Seiten mit der Hand zu schreiben, ohne den Inhalt zu zensieren oder zu bewerten. Morgenseiten dienen dazu, den Geist zu klären und kreativen Blockaden entgegenzuwirken. Bildliche Analogien. Versuchen Sie, ein Problem zu verstehen, indem Sie es mit etwas ganz anderem vergleichen. Zum Beispiel, was wäre, wenn ein Unternehmen wie ein Wald funktionieren würde? Was wäre das für ein Wald? Welche Bäume würden dort wachsen? Welche Tiere würden dort leben? Welche natürlichen Prozesse würden dort ablaufen? Und welche Gesetze würden dort gelten? Was können wir aus dieser Analogie lernen? Random Input. Diese Technik stammt aus den Büchern von Michael Michalko, dem bekannten Kreativitätsforscher. Bei dieser Technik nimmt man zufällige Wörter aus einem Wörterbuch oder Bilder und versucht, Verbindungen zwischen ihnen und dem aktuellen Problem oder Projekt herzustellen. Diese scheinbar unzusammenhängenden Verbindungen können zu überraschenden Einsichten führen. Wenn Sie schöne Bilder mögen, können Sie sich zum Beispiel sogenannte Metapherkarten kaufen und diese in zufälliger Reihenfolge ziehen. In der Regel verwenden Psychologen dieses Instrument, aber es eignet sich auch hervorragend zur Entwicklung von Kreativität. Flexibles Denken im Alltag und Überwindung von Problemen. Flexibles Denken ist die Fähigkeit des Gehirns, sich schnell an veränderte Umstände und Anforderungen anzupassen. Ob in der Technologie, im Berufsleben oder in sozialen Beziehungen, ist diese Fähigkeit von unschätzbarem Wert. Flexibles Denken kann als einer der Aspekte von Kreativität betrachtet werden, der sich auf unser tägliches Leben bezieht. Flexibles Denken ermöglicht uns nicht nur die Akzeptanz von Neuerungen, sondern auch deren Nutzung zu unserem eigenen Vorteil. Wir sind auch besser darauf vorbereitet, Herausforderungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und innovative Lösungen zu finden, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen und effektiv in Teams zu arbeiten. Starre Denkmuster können oft zu Frustration und Stress führen, insbesondere wenn die Umstände nicht unseren Erwartungen entsprechen. Flexibles Denken ermöglicht es uns, Veränderungen gelassener zu begegnen und dadurch besser mit Stress umzugehen. Flexibles Denken bedeutet Neugier, die es uns erleichtert, neue Fähigkeiten zu erlernen und uns ständig weiterzuentwickeln. Anstatt sich auf einen Weg zu fixieren, können wir verschiedene Ansätze ausprobieren und den besten für die jeweilige Situation auswählen. Anstatt Fehler als Misserfolge zu betrachten, können wir sie als Lernmöglichkeiten betrachten und uns anpassen, um in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Probleme sind unvermeidlich, aber wie wir mit ihnen umgehen, kann den Unterschied ausmachen. Kreativitätsübungen aus diesem Hörbuch können Ihnen helfen, Flexibilität im Denken zu entwickeln. Nachfolgend eine weitere Methode zur Bewältigung von Problemen und Krisensituationen. Beginnen Sie mit einem aktuellen Phänomen oder einer Veränderung in Ihrem Leben, die Ihnen Sorge bereitet. Nehmen wir als Beispiel die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz wie ChatGPT oder Midjourney. Viele befürchten, dass solche Technologien Ihren Job gefährden könnten. Fragen Sie sich, was könnte daran positiv für mich sein? Wie kann ich diese Veränderung zu meinem Vorteil nutzen? Lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf und denken Sie sich, was wäre, wenn? Erlauben Sie sich, verschiedene positive Ausgänge vorzustellen. Überlegen Sie, welche neuen Chancen Ihnen diese Veränderung bietet und wie Sie diese ergreifen können. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollten Sie entwickeln, um dieses Problem zu lösen? Zu welchen Veränderungen inspiriert es Sie? Als Beispiel: Vielleicht haben Sie bisher nur mittelmäßige Texte verfasst, was ein neuronales Netzwerk auch kann. Könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, Ihr Schreiben zu revolutionieren und kreativer zu gestalten? Nehmen Sie also eine Situation aus Ihrem eigenen Leben, die Sie derzeit belastet, und betrachten Sie sie durch diese Fragen neu. Sie werden überrascht sein, welche neuen Lösungswege sich auftun. Lineares versus laterales Denken kombinieren. Lineares Denken folgt einer geradlinigen, stufenweisen Progression von einem Punkt zum nächsten. Es ist ein systematischer und geordneter Ansatz, bei dem ein Problem Schritt für Schritt gelöst wird, oft in einer festgelegten Reihenfolge oder nach einer festen Methode. Laterales Denken, oft als Querdenken bezeichnet, ist ein kreativer Ansatz zur Problemlösung, der versucht, neue Ideen durch das Betrachten von Problemen aus verschiedenen Perspektiven und das Brechen etablierter Muster zu generieren. Es ist oft unstrukturiert und erfordert oft einen Sprung im Denken. Lineares Denken eignet sich für klare und gut definierte Probleme, während laterales Denken bei komplexen, mehrdeutigen oder neuartigen Problemen zum Einsatz kommt. Laterales Denken ist besonders nützlich, wenn traditionelle Ansätze versagen und in Situationen, in denen neue Ideen oder Lösungen erforderlich sind oder wenn ein Problem aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachtet werden muss. Im Alltagsleben ist es oft hilfreich, beide Denkweisen zu kombinieren. Ein Problem kann beispielsweise zunächst mit lateralem Denken angegangen werden, um kreative Lösungen zu generieren, und anschließend kann lineares Denken verwendet werden, um diese Lösungen systematisch umzusetzen. Es ist also nicht so sehr eine Frage des Entweder-Oder, sondern eher des Sowohl-als-Auch. Es ist wichtig, beide Fähigkeiten zu entwickeln und zu wissen, wann welche am besten eingesetzt werden kann. Hoffentlich helfen Ihnen die Übungen und Ideen in diesem Hörbuch dabei. Und nun zur Praxis. Hier sind einige Übungen, die Ihnen helfen, beide Gehirnhälften zu aktivieren. Damit aktivieren Sie beide Gehirnhälften. Laufen Sie auf der Stelle, dabei die Beine hochheben. Der linke Ellenbogen berührt Ihr rechtes Knie. Während der Fuß nach unten geht, schwingt der Arm nach oben bis über den Kopf. Die Übung mehrmals hintereinander abwechselnd rechts und links durchführen. Wechselatmung zur Gehirnaktivierung. Sitzen Sie entspannt, atmen Sie nur durch die Nase. Verschließen Sie abwechselnd mit Daumen und Ringfinger der rechten Hand das rechte und linke Nasenloch. Beginnen Sie mit dem Ausatmen und Einatmen durch das linke Nasenloch, dann wechseln Sie zur rechten Seite. Wiederholen Sie diese Übung für mehrere Minuten. Atmen Sie langsam und in einem für Sie angenehmen Rhythmus. Wenn Schwindel auftritt, pausieren Sie kurz. Kapitel 6: Ernährung, Bewegung, Lebensstil für das Gehirn. Wenn Sie Ihr Gedächtnis, Ihre Intelligenz und Ihre Kreativität trainieren, sollten Sie auch die körperlichen Aspekte Ihres Lebens nicht vergessen. Damit das Gehirn gut arbeiten und sich entwickeln kann, braucht es eine gute Ernährung, Sauerstoff und einen Wechsel von Aktivität und Ruhe. Effizientere Gehirnarbeit durch ausgewogene Ernährung. Eine vielseitige und nährstoffreiche Kost ist das A und O für ein leistungsfähiges Gehirn. Experten empfehlen vor allem unverarbeitete, naturbelassene Lebensmittel, die über den Tag verteilt werden sollten. Proteine sind entscheidend. Eiweißreiche Nahrungsmittel helfen den Zellen, Energie aufzunehmen und sind essentiell für den Aufbau von Nervengewebe. Kohlenhydrate als Treibstoff. Langkettige Kohlenhydrate, besonders aus Vollkorn wie Buchweizen und Hafer, versorgen das Gehirn langanhaltend mit Energie. Einfache Zucker und verarbeitete Kohlenhydrate können zu Blutzuckerspitzen führen, die langfristig die Insulinsensitivität beeinträchtigen können. Ein unausgewogener Blutzucker kann Stimmungsschwankungen, Müdigkeit und Schwierigkeiten bei der Konzentration verursachen. Übermäßiger Zuckerkonsum wurde auch mit einem erhöhten Risiko für neurodegenerative Erkrankungen in Verbindung gebracht. Fette in Maßen. Während Omega-3-Fettsäuren aus öligen Fischen das Gedächtnis fördern, können zu viele gesättigte Fette aus schwerer Kost die Hirnleistung beeinträchtigen und die Gefäße belasten. Mikronährstoffe nicht vergessen. Eine Palette von Vitaminen und Mineralien ist unerlässlich. B-Vitamine sind vital für das Nervensystem und helfen, neurodegenerative Erkrankungen zu verhindern. B-Vitamine sind vital für das Nervensystem und helfen, neurodegenerative Erkrankungen zu verhindern. Sie sind reichlich in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und grünem Gemüse enthalten. Antioxidantien bekämpfen oxidativen Stress und stärken die Gehirnfunktion. Zu finden in Beeren, dunkler Schokolade, Nüssen und grünem Gemüse. Vitamin C und E schützen Nervenzellen vor freien Radikalen. Vitamin C ist hauptsächlich in Früchten, Vitamin E in pflanzlichen Ölen und Nüssen vorhanden. Magnesium beruhigt das Nervensystem und lindert Muskelverspannungen, besonders wichtig in stressigen Zeiten. Verfügbar in Nüssen, Samen, Vollkornprodukten und dunklem Blattgemüse. Omega-3-Fettsäuren reduzieren entzündliche Prozesse im Gehirn und werden durch Fisch, Walnüsse und Leinsamen bereitgestellt. Vitamin- und Mikronährstoffpräparate. Da Obst und Gemüse oft an Nährwert verlieren, können gezielte Supplements helfen, Mängel auszugleichen. Ein medizinischer Check kann Klarheit schaffen und gegebenenfalls zu einer Anpassung der Nahrungsergänzung führen. Getränke für ein gesundes Gehirn. Wasser. Da unser Gehirn maßgeblich von einer angemessenen Flüssigkeitszufuhr abhängt, ist es ratsam, täglich etwa 1,5 bis 2 Liter Wasser zu sich zu nehmen. Die allgemeine Faustregel lautet, das Körpergewicht in Kilogramm multipliziert mit 30 Milliliter ergibt die empfohlene tägliche Wassermenge in Milliliter. Besonders nach dem Erwachen ist es wichtig, Wasser zu trinken, um den Flüssigkeitsverlust der Nacht auszugleichen. Ein Glas Wasser 30 Minuten vor dem Essen bereitet das Verdauungssystem vor, während ein Glas Wasser 1 bis 2 Stunden nach dem Essen die Verdauung unterstützt. Kaffee und Tee. Kaffee und grüner Tee können dank ihrer Antioxidantien und kognitiven Vorteile in Maßen genossen werden. Grüner Tee, reich an L-Theanin, kann insbesondere die Aufmerksamkeit fördern. Zu beachten ist jedoch, dass übermäßiger Konsum von Koffein, das in beiden Getränken enthalten ist, zu Dehydration führen kann. Alternativ bieten sich milder wirkende Getränke wie Mate oder Rooibos-Tee an, die eine sanfte Steigerung der Wachheit ohne Dehydrationseffekte ermöglichen. Körperliche Aktivität. Regelmäßige Bewegung fördert die Stressreduktion, Sauerstoffversorgung des Körpers und kann sowohl bei der Konzentration als auch bei der Entspannung helfen. Selbst kurze 10-minütige Aktivitätsphasen täglich können die Lebensqualität spürbar steigern. Durch Sport wird Blut- und Sauerstoffzufuhr des Gehirns intensiviert und Hormone, die das Gedächtnis unterstützen, wie zum Beispiel Endorphine, werden freigesetzt. Um den Stoffwechsel Ihres Gehirns anzuregen, ist es hilfreich, mindestens 2-mal wöchentlich für 1 Stunde aktiv zu sein. Alternativ können Sie durch erhöhte Alltagsbewegung, wie mehr Gehen oder Fahrradfahren, Ihren Körper und Ihr Gedächtnis stärken. Sauerstoffschub für das Gehirn. Das Gehirn benötigt Sauerstoff für eine effiziente Funktion und verbraucht etwa 20% des aufgenommenen Sauerstoffs. Sauerstoffmangel kann die geistige Leistung beeinträchtigen, wie oft in schlecht belüfteten Räumen zu spüren ist. Daher ist es wichtig, regelmäßig für frische Luft zu sorgen. In Gebieten mit schlechter Luftqualität können Luftreiniger dazu beitragen, das Raumklima zu verbessern. Körperliche Aktivität erhöht nicht nur die Durchblutung und damit die Sauerstoffversorgung des Gehirns, sondern stimuliert auch die Freisetzung von Neurotransmittern, die die kognitive Funktion verbessern. Ausdauersportarten wie Laufen, Walken oder Radfahren sind besonders effektiv, wenn sie mindestens 3-mal pro Woche für jeweils 20 Minuten ausgeführt werden. Selbstverständlich ist eine gesunde Ernährung essentiell, nicht nur für das Gehirn, sondern auch für Herz- und Blutgefäße, die entscheidend für die Sauerstoffversorgung des Gehirns sind. Massagen und Entspannungstechniken unterstützen ebenfalls die bessere Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Nährstoffen durch den Blutkreislauf. Ruhepausen und Entspannung. Auch ausreichende Ruhepausen sind Balsam für die Gehirnzellen. Denn Stress und Hektik gehen auf die Nerven, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei übermäßiger geistiger Belastung produziert der Körper das Stresshormon Cortisol, das die Arbeit der Gehirnzellen behindert. Die Folgen kennt jeder Prüfling oder Kandidat in einer Quizshow. Selbst die einfachsten Dinge fallen einem oft nicht mehr ein. Gerade wenn es im Alltag mal wieder hektisch zugeht, sollte man deshalb öfter mal eine Pause einlegen. Entspannungstechniken in einem Kurs oder auf YouTube können dabei helfen. Energieräuber. Störende Gedanken. Eine der Hauptursachen für nachlassende Konzentration, Produktivität und Kreativität sind negative Gedanken über sich selbst, andere Menschen und die Welt im Allgemeinen. Doch wie kann man ihnen entgegenwirken? Oben haben wir eine Übung beschrieben, mit denen Sie unerwünschte Gedanken stoppen und an Ihren Überzeugungen arbeiten können. Wenden Sie diese Techniken regelmäßig an und Sie werden sehen, wie sich Ihre Stimmung und Ihre Denkfähigkeit verbessern. Regenerativer Schlaf – die Grundlage für Energie und Gesundheit. Hochwertiger Schlaf ist essentiell, um Körper und Geist in Bestform zu halten. Ein Mangel kann zu nachlassender Gedächtnisleistung und geringerer Konzentrationsfähigkeit führen. Schlaf dient nicht nur der körperlichen Erholung, Er ist eine aktive Zeit für das Gehirn, in der es von schädlichen Stoffwechselnebenprodukten befreit wird und die lebenswichtige Erneuerung der Myelinscheiden stattfindet. Unzureichender Schlaf wirkt sich unmittelbar auf unsere kognitive Funktion und unsere Stimmung aus und kann langfristig das Risiko für Depressionen und ernste Gesundheitsprobleme wie Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck erhöhen. Schlafmangel beeinträchtigt die Glukoseverwertung, den Hauptenergieträger für Gehirn und Körper. Müdigkeit erschwert den Zellen die Aufnahme von Glukose, was zu Erschöpfung führt. Das Verlangen nach Süßem, Fastfood oder Koffein steigt, doch diese liefern keine effiziente Energie. Schlafmangel stört auch die Kontrolle des präfrontalen Kortex über andere Bereiche und reduziert die Selbstregulation. Es ist Trunkenheitseffekten ähnlich. Zahlreiche Studien belegen, dass 7 bis 9 Stunden Schlaf ideal sind, wobei sowohl zu wenig als auch unregelmäßiger Schlaf Schaden anrichten können. Einen effektiven Weg, Schlafdefizite auszugleichen oder ihnen vorzubeugen, bietet Nickerchen. Ein kurzes Nickerchen während des Tages kann auch die Aufmerksamkeit und Selbstregulation wiederherstellen, auch nach einer kurzen, vorangegangenen Nacht. Eine andere Möglichkeit ist ein Schlaf von etwa 90 Minuten mit Weckfunktion, um Schläfrigkeit zu vermeiden, was der Dauer eines vollständigen Schlafzyklus entspricht. Und längerer Wochenendschlaf kann eine Reserve aufbauen, um späteren Schlafmangel auszugleichen. Schaffen Sie ein optimales Schlafumfeld, frei von digitalen Störungen und Lichtquellen, um die Melatoninproduktion zu fördern und den zirkadianen Rhythmus zu unterstützen. Wenn Sie keine Verdunklungsvorhänge haben, kann eine Schlafmaske Ihnen zu einem guten Schlaf verhelfen. Wenn es Schlafenszeit ist, sollten Sie Ihr Schlafzimmer zur digitalgerätefreien Zone erklären. Vermeiden Sie digitale Geräte im Schlafzimmer, da das blaue Licht von Bildschirmen den natürlichen Schlaf-Wachrhythmus stören kann. Der Nachtschlaf ist wichtig. Die innere biologische Uhr steuert viele Körperfunktionen, darunter auch den Schlaf-Wachrhythmus. Beispielsweise findet in den nächtlichen Stunden zwischen 23 Uhr und 1 Uhr eine erhöhte Produktion von Kollagen statt, was für die Hautregeneration wichtig ist. Von 1 bis 3 Uhr nachts geht die Leber in eine Phase hoher Aktivität über, eine Zeitspanne, in der sie intensiv damit beschäftigt ist, Toxine abzubauen und eine umfassende Entschlackung des Körpers vorzunehmen. Diese große Reinigung ist essentiell für die Gesundheit. Wer in diesen Stunden nicht schläft, könnte die Fähigkeit der Leber, ihren nächtlichen Pflichten nachzukommen, beeinträchtigen, was sich wiederum negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Ein Leben im Einklang mit den natürlichen Rhythmen fördert nicht nur einen gesunden Schlaf, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden. Schluss. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind nun am Ende unserer gemeinsamen Reise angelangt, auf der wir lernten, wie wir unsere Konzentration schärfen und unser Gedächtnis verbessern können. Wir sahen, was möglich ist, um unser logisches Denken zu verbessern und unsere Kreativität freizusetzen. Wenn Sie die in diesem Hörbuch vorgestellten Techniken regelmäßig anwenden, können Sie verschiedene Aspekte Ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit verbessern und so die allgemeine Gesundheit Ihres Gehirns und Ihre Effizienz bei der Bewältigung geistiger Aufgaben steigern. Wie bei jedem Training gilt, je mehr Sie üben, desto besser werden Sie. Nehmen Sie sich jeden Tag etwas Zeit für die Übungen, die wir besprochen haben. Bleiben Sie geduldig und konsequent und Sie werden Fortschritte machen. Was Sie sonst noch tun können. Heutzutage gibt es viele nützliche Bücher und Videos über die Entwicklung des Gedächtnisses, der Kreativität oder der analytischen Fähigkeiten. Wir hoffen, dass unser Hörbuch Sie dazu inspiriert, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln und mehr zu lernen. Darüber hinaus finden Sie online eine Vielzahl von individuellen Übungen, mit denen Sie verschiedene Gehirnfunktionen trainieren können. Eine interessante Option sind sogenannte kognitive Stimulatoren. Dabei handelt es sich um Spiele oder Programme, die darauf abzielen, bestimmte Gehirnfunktionen wie Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Problemlösungsfähigkeiten und logisches Denken zu verbessern. Durch wiederholtes Üben von Aufgaben, die das Gehirn herausfordern, können kognitive Stimulatoren dazu beitragen, neuronale Verbindungen zu stärken und die Neuroplastizität zu erhöhen. Sie merken wahrscheinlich, dass wir in fast jedem Kapitel dieses Buches auf das Thema Meditation eingegangen sind. Meditation ist eine Praxis, die Konzentration, Bewusstheit und Kreativität fördert. Langzeitmeditierende zeigen häufig Veränderungen in den Hirnregionen, die für Aufmerksamkeit, Gefühlsregulation und Selbstwahrnehmung verantwortlich sind. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, diese Praxis in Ihr Leben zu integrieren. Im Internet gibt es viele Möglichkeiten. Geführte Meditationen, die auf die Entwicklung von Achtsamkeit abzielen, Atemübungen, die die Konzentration auf den Atemrhythmus lenken. Sie können auch einen Online- oder Offline-Kurs über die Grundlagen der Meditation in Ihrer Nähe besuchen oder an einem Retreat teilnehmen. Wir empfehlen besonders die buddhistische Vipassana-Meditation und die Mindfulness-Meditation. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Praxis. Machen Sie das Beste aus Ihren neuen Fähigkeiten. Viel Erfolg und Freude bei der Entwicklung Ihrer mentalen Stärke. Wenn euch das Buch gefällt, gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, um keine Neuerscheinungen zu verpassen. Wir bemühen uns, die nützlichsten und interessantesten Bücher für euch zu vertonen. Teilt sie mit euren Freunden und schreibt in den Kommentaren, welches Buch ihr gerne hören würdet. So helft ihr aktiv bei der Entwicklung unseres Kanals. Vielen Dank für eure Unterstützung.